Und ich sage euch, wenn ich den erwische, der 17:05 Uhr. Oh, wir sind live. Wir sind live. Also, wir suchen intern noch nach dem Schuldigen, der den Stream für 17:45 Uhr angekündigt hat. Hier sind die Weltraumaffen am Wahlabend in Berlin. Und ja, wir haben wie immer jede Menge Blödsinn gesammelt aus der deutschen Presse- und Medienlandschaft, den wir euch in den nächsten grob 180 Minuten wahrscheinlich wieder, es wird ja nicht kürzer, ausbreiten werden. Und wir haben uns gedacht, wir fangen mal nicht mit der großen Politik an. Wir begeben uns mal passend zu Berlin in die Niederungen des Gangster-Raps und schau mal, was die Groupies da so heutzutage an ihre Idole tweeten oder was sie von ihren Idolen wollen. Der Chris hat uns da schon mal was vorbereitet. Ich blende das noch kurz ein. Könnt ihr Ja, das jetzt genau. alle sehen? Ja. Die uns sehr bekannte Frau Vanaschuk, auch bekannt als Lasersushi oder Frau Dingens oder Frauding, wie es auf Englisch heißt. ja, die würde hier gerne mal mit Julia Schramm, ist uns ja auch gut bekannt, von Amadeo Antonio Stiftung, gerne mit Kollega ein Trinken gehen. Und ja, das scheitert aber wohl daran, dass hier jemand, der sich mit auskennt, sagt: Kollege, trink nicht, sorry. Und ja, Das ist die dann. Chefin von Broadly übrigens, Ach, die das das ist die Chefin erklärt. von Broadly, ja. Ja, dann kennt sie sich wirklich aus. Sieht auch ja, sehr professionell und ja, sieht so aus, als würde sie das schon seit Jahren machen. Und ja, hier mischt sich noch der Hagen ein, den kennen wir auch schon. Das ist auch so einer, der bei Republika rumhängt und so irgend so ein Beta-Kumpel von ihr. Und ja, das macht natürlich auch mal was zu sagen. Also ich gehe mal davon Nee, aus, halt die Fresse! dass die Julia die Uschi besucht hat in Düsseldorf und haben sich überlegt, wo kann man sich jetzt dranhängen, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Und Aber haben die sie wohnt doch geguckt, eigentlich in Berlin, oder nicht? nee, die Uschi ist doch umgezogen, weil die jetzt beim Handelsblatt Ja, arbeitet. aber ist sie denn nicht nach Berlin umgezogen vor kurzem? Ja, und dann nach Düsseldorf Ach so. wieder oder Köln oder was auch immer. Auf jeden Fall, ja. Dachten Sie wahrscheinlich, wie kann man sich möglichst produzieren und vielleicht sogar ein bisschen Medien abbekommen? Aber hat nicht sollen sein. Was mir halt bei der ganzen Sache ein bisschen komisch aufgestoßen ist, ist, wenn man sich die Texte von dem Mann anguckt, dann sind die so gar nicht Progressiv. oder PC oder wie auch immer, ne? Also da ist man dann wieder an dem Punkt zu sagen, dass viele Frauen einfach heucheln. Ja. Also dieses, auch Hillary hat ja irgendwie die Tage so einen Spruch gebracht, von wegen Trump würde alle Frauen auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten und es wäre ja sexistisch. Aber ja, Fakt nochmal, ihr macht das alle. Alle Menschen machen das, dass sie eine Bewertungsskala haben. Und warum sollte Trump da anders sein? Und auch die Frau Banaschuk und die Frau Schramm haben offensichtlich ihre Skalen, ne? Nach denen sie Leute einteilen, mit denen sie gerne mal einen trinken gehen würden oder halt nicht. Ja, und da kann der auch Frauen Nutten und Fotzen und Hoes nennen, wenn er nur genug Bekanntheitsgrad hat, ja? Und der eigenen Medienpräsenz nutzt. Es geht ja auch nicht wirklich um die Politik, weil sonst würde man sich ja auch mit den Sachen auskennen, die man da so von sich gibt. Das kann man ja von der Berliner Clique da nicht erwarten. Also, Aber diese Geschlechterstereotype müssen unbedingt aufgeweicht werden. Dann geht es der ganzen Gesellschaft viel besser. auf jeden Fall. Ja, Also. Hose. genau. Ich habe ja dazu auch aus dem Song Alpha von Kollega die zwei Absätze, die dazu passen. Sie bleiben chancenlos. Ey, ich mache Party mit paar dopen Hoes und wache am nächsten Tag mit einem Kater auf wie Beyoncé Knowles. Also Toll, ist der ja Kater kann aber wohl vom Alkohol nicht kommen. ja, Nee. lyrischer Hochgenuss, ne? Hat er von den dopen Hosts denn Consent? Ist doch eigentlich die Frage. Definitiv, ja. Von dopen Hoes kriegt man nur Consent. Auf jeden Fall. Die Wenn die komplett kann gar kein ausgeballert Consent sind. geben. Hallo. Ja, eben, wenn die dope sind. Oder ich kenne Ja. mich mit der Rap-Sprache nicht aus, aber für mich hat dope was mit Drogen zu tun. Ja, aber wenn die komplett abgedröhnt sind, dann können die ja auch nicht Nein sagen. Also, weißt du, ich glaube, das funktioniert so. Ja, aber so. Das haben sie bei Gina Lisa, haben sie doch genau das angekreidet. Da bin ich jetzt aber verwirrt. Ja, das war nur Heiko fragen. Wenn das mehrere dope Hosts gewesen wären. Und, die, Frage ist, die Frage ist, ist Gina Lisa eine dope Ho? Eigentlich, das müsste man rausfinden. Ja, liebe Staatsanwälte, eröffnen das Verfahren wieder, klär das mal. Ja. Boah, habt ihr den einen Artikel gelesen, den ich da mal letztens kommentiert habe auf dem Blog? Den mit dem Kapitalismus, der habt ihr nicht. Wo du so einen leichten Ausraster hattest, ja. einen getippten Ausraster. Ja. Boah, da war ich getriggert, Boah. Ja, also die Uschi hat ja auch noch eine schöne Zusammenfassung der momentanen politischen Lage auch geliefert, so, auf die ich auch mit großem Gelächter reagiert habe. Ah, ich muss sie nur gerade finden. Ah, verdammt, das Twitter. The US might elect Trump. In German, Nazis are hunting minor refugees through cities and somehow we're still discussing PC culture. Also, ja. Weil also, wenn du Trigger, Worlds und Safe Spaces errichten tust, tut es einem waschechten Faschisten bestimmt den Spaß am Faschistsein verderben. Auf jeden Fall. Das hilft da total. Das hätten sie mal im Zweiten Weltkrieg machen sollen. Hätten sie gesagt, wir brauchen jetzt Safe Spaces. Und dann wird sich das von alleine wiedergeben. Weißt du, auf jeden Fall PC-Culture, Alter. Mit ohne Safe Spaß. Spaces wird jede Party voll mit dopen Hosts. Ja, Mann. Kannst du Kollega fragen. Ja, das war der Blogpost davor. Das ist nur die Reaktion. Genau, diese Frau Selbsthilfenummer. Ja, ich hatte das nur überflogen, aber... Ja, ist auch nicht so wichtig. War einfach nur... völlig realitätsferner Artikel, also vollkommen... Hellheimer soll ein Troll sein. Die haben echt keinen Humor. Hellheimer ist einer der humorvollsten Menschen, die ich auf Twitter bisher gesehen habe. Also da wurde dann in dem Artikel, den diese Frauen-Selbsthilfegruppe da verlinkt hat, da wurde dann gesagt, dass ich... die männliche Sozialisation auf den gewaltsamen Fick mit einer Frau beruht und wie kann man so einen Scheiß nur verbreiten und sich dann auch noch beschweren, dass dann Leute sagen, sag mal, ihr habt sie doch nicht alle. Also, ja, also das war so ja, over the top. Das ist wirklich, das liest sich wirklich fast wie ein Onion-Artikel, ne? Weil es so an den Haaren herbeigezogener Scheiß ist, so dass die, ja. die Richterin und die Staatsanwältin haben die verhöhnt vor Gericht. Ja. So, was? Auf ja, jeden Fall. Unsere Staatsbediensteten stehen grundsätzlich da und verhöhnen die Leute in Gerichtssaal. Ne? Gerade da wird ja auch überhaupt nicht auf Form geachtet. Da kann jeder rumpöbeln, wie er will. Vor allem die Leute auf der Kanzel, also ehrlich. Ja, Frauen werden mundtot gemacht. Und die Richterin, ne? Die hat ja das alles gesagt. Ja, da ist ja das Geile, dass unsere Feministinnen-Clique in Deutschland das Maul nicht aufbekommt, wenn im Iran eine Genderforscherin aus Kanada eingesperrt wird und jetzt neurologische Defizite hat wegen Verhörmaßnahmen, die nicht unbedingt im Einklang mit dem Menschenrecht stehen, aber bei der Gina Lisa tut man sich in dem Dreck der Medien wälzen und will auch noch aufmerksam abbekommen. Aber wenn ein Mensch tatsächlich gefoltert wird, da hält man die Fresse oder was? Also, wo jemand tatsächlich in einem Gericht verhöhnt wird, weißt du, ja. Das ist geil, richtig gut. Damit hast du den progressiven Aktionismus schön zusammengefasst. Ja, also. Ja, das war schon krank. Einfach krank. Kann ich nicht anders sagen. Also, das war auch mein klinisches Resultat. Die Leute sind einfach krank, die sowas schreiben. Und ich meine, theoretisch bin ich ja ein Frauenhasser, so von ihrer Warte aus. Dann ist da eine Genderforscherin und Ich glaube, jeder weiß, dass ich von Gender-Kram nicht unbedingt viel halte, aber mir geht es trotzdem nach, wenn die gute Frau gefoltert wird, nur ja. weil sie dummen Scheiß erzählt. Du hast ein Recht, dumm zu sein, das hast du. Und das ja. wird bei ihr verletzt. Du kannst Religionsfreiheit. Ja, ja, also. Ja, das, was ich hier jetzt einblende gerade, das ist, das kam als Nachspiel zu dieser ganzen Bautzen-Geschichte. Das klang ja, glaube ich, eben schon mal kurz an. Da war ja irgendwie eine Versammlung, die sich da gebildet hat. Und von Leuten, die da irgendwie nicht einverstanden waren mit den Flüchtlingen. Und dann kam es da ja wohl irgendwie zu einer größeren Schlägerei zwischen diesen ganzen Fraktionen, die wohl damit angefangen hat. Also das ist wohl auch laut Polizeibericht von den Flüchtlingen ausgegangen, jetzt die Gewalt zumindest. Ja, aber dafür sind der sächsischen Polizei ja auch schon wieder 1000 Unterstellungen gemacht worden. Also, ja. Augstein also, inklusive. Augstein also, hat irgendwie getwittert, dass ein Drittel der sächsischen Polizisten rechtsradikal sind. Ja, also das ist der Ossi, der wird mit einem genetischen Defekt geboren, was ihm zu einer rechten Sau macht. Nein, das ist soziale Konstruktion. Nee, es ist das halt, weißt du, so, wenn jemand in Deutschland sagt, die Polizei, die ist von Neonazis unterwandert, das finde ich, ist eine ziemlich heftige Anschuldigung. Eine heftige Anschuldigung braucht halt irgendwo, das wäre sehr schön, wenn man das machen könnte. Weil damit kann man sofort internationale Aufmerksamkeit bekommen, aus allen Herren Ländern, wenn in Deutschland wieder Nazis groß werden. Das würde ich gerne sehen. Also, einfach die Beweise, so, keine Ahnung. Jedenfalls hat sich hier der Duschan, oder wie er sich ausspricht, Wegner von Tichy, da schreibt er ja häufiger, wir hatten schon mal einen von seinen Beiträgen oder zwei auch schon mal hier besprochen, hat sich hier mit dem Christian Bangel angelegt, das ist ja der Chef vom Dienst von Zeit Online, der mir auch mal persönlich über den Weg gelaufen ist und wo ich auch nicht so die super Erfahrung mit ihm gemacht habe. Also er hatte da mich interviewt letztes Jahr bei dem Freiheitskonvent von der FDP. Mhm. Und jedenfalls geht es hier halt um, wer hat angefangen und so weiter und so fort. Und was ich halt schön fand, ist, dass hier Herr Wegner sagt, Sie und ich haben verschiedene Ziele. Sie scheinen ein bestimmtes Narrativ verteidigen zu wollen. Und das ist ja mal wieder so eine Aussage, die auch von uns hätte kommen können zu diversen Dingen wie GEMA-Gate und so, wo wir es ja auch schon erlebt haben, dass das definitiv so ist bei den Journalisten großen Teils. Es wird halt sich irgendwie überlegt, welche Geschichte man erzählen will. Also das ist dann halt eben das Narrativ. Und dann komme, was wolle, bleibt man dann da halt bei und alles andere, das sortiert man, filtert man dann halt so, dass die Geschichte so ist, wie man die erzählen möchte. Und deswegen finde ich das ganz interessant. Ist eigentlich auch einfach ein harter Tweet-Verlauf, also was sie da geschrieben haben. Also ich weiß nicht, ob das wirklich zu viel verlangt ist, einfach zu sagen, objektiv informiert sein und ich will bitte selber auf die Leute schimpfen dürfen, die ich als doof ansehe. Also ich brauche nicht einen Journalisten, der mir einen Vorspin dreht, damit ich auf jeden Fall mit meinem Weltbild nicht ins Schwanken komme. Also ich, keine Ahnung. Also und wie gesagt, gerne auch unabhängige Untersuchungen, wenn da tatsächlich Nazis bei der Polizei arbeiten. Ja, macht es ruhig, weiß es nach. Bevor er das nicht nachgewiesen hat, ist es halt Bullshit einfach. Einfach nur Bullshit. Ja. Und also, ich meine, ich noch gar nicht gescrollt, das ist ja auch ein guter Titel hier, jetzt ist es hier überdeckt. Und ich meine, an sich, weißt du, die Geschichte... Sag die Wahrheit, sonst tun es die Populisten. Ja, also, ich meine, im Grunde ist es ja auch so in Bautzen, also einfach nur die Geschichte, junge Leute, Alkohol und dann irgendwie Schlägerei, sich prügeln. Ja, wow, was für eine absolute Superstory. Sowas ist bestimmt noch nie irgendwo irgendwann mal passiert. Eigentlich dreht sich da um nichts. Also, ich, keine Ahnung. Es ist... Ich weiß nicht. Medienalter, beste. Ja, Stichwort komische Medien. Die Taz bewirbt hier alle möglichen Sachen und schreibt dann hier: Regelmäßig wird die Taz ihr Facebook-Titelbild der Ankündigung einer aktuellen Aktion oder einer politischen Gruppe. Die Taz steht jedoch in keinem Zusammenhang mit der jeweiligen Inhalten. Mehr dazu unter Bewegung und so weiter. Und das ist hier Feminismus, Feminismus und nochmal Feminismus. All diesem Ding. Und hatten wir nicht auch noch hier... Ah ja, genau, es geht hier auch um diese Aktion, die hier in Berlin stattgefunden hat, glaube ich, oder noch stattfinden wird. Ne, gestern, ne? Hier unterstützt von diversen Leuten, inklusive hier auch dem Humanistischen Verband und der Grünen Jugend und der Giordano-Bruno-Stiftung, was auch halt so eine atheistische Organisation ist. Ja, und die Linke und Pinkstings. Und der Sozialistische Deutsche Studentenbund. Finde ich gut. Mädchenmannschaft. Ja, das war so ein Ding gegen die AfD halt eben, oder gegen diesen Marsch für das Leben. Der da ja, es war wohl ziemlich, also es war wieder so typisch, die Linke, die nach Safe Spaces schreit und allem, die wollten wohl da als Lustding bei dieser Kundgebung von dieser Demo für das Leben, wollten sie zusammen beten. Und die haben dann irgendwelche, haben dann die fetten Boxen aufgedreht, die Gegendemonstranten, und haben irgendwelche Pro-Homo-Songs, Punk-Songs gespielt, während die Leute beten wollten. Ich verstehe das irgendwie nicht, warum das mit dem Safe Space immer nur für die Leute gilt, die halt da kreischen und pöbeln. Ja, marginalisierte Gruppen, weißt du doch. Ja, Christen sind doch gar mal, also Leute, die gegen Abtreibung sind, sind eine der marginalisiertesten Gruppen in Deutschland, würde ich sagen. Ja, ach, zum Beispiel, aber auch gar nicht mehr so sicher bin, ob die wirklich jetzt speziell gegen jegliche Art von Abtreibung sind oder ob die halt eben nur gegen sozusagen Abtreibung nach dem 12. Monat? Ja, halt, genau. So bis zum Schluss. Und es gibt tatsächlich Leute, und Julia Schramm gehört übrigens auch dazu, da bin ich auch mal damals zu meiner Piratenzeit noch offen auf die Fresse gefallen, als ich da irgendwo gelesen hatte. Irgendwelche Leute regten sich drüber auf, dass irgendwer was behauptet hat von wegen Abtreibung und so. Da habe ich mich da noch irgendwie mit eingemischt, bis ich dann gemerkt habe, ach so, die reden davon, dass man bis zum Ende irgendwie noch abtreiben darf. Nee, Dankeschön. Und da war halt Julia Schramm auch eine von den Wortführerinnen. Es gibt wirklich Leute, die das so vertreten. Finde ich gut. Das muss so sein. Make Euthanasie great again. Generell, dass es halt ein bisschen mehr nicht so einfach gemacht wird. Ne? Also, dass die Leute dann irgendwie mehr gucken oder verhüten oder so. Und da müssen wir aufpassen. Ja. Weil auch so ein Ding aus diesem Buch von hier, dieser Bell Hooks, ne, von der die alle so ein Fan sind, wo sie da ja auch. Das ist ja so eine Feministin, die da ganz influential ist, so für den heutigen, diesen dritte Welle-Feminismus und dieses ganze Intersektionelle und so ganzen Kram. Die ihren halt Namen so klein schreibt. Und ja, genau, ihren Namen klein geschrieben und der so unglaublich unterdrückt ist. Und die hat halt auch geschrieben, dass ihre Freundin irgendwie Abtreibung als Verhütungsmittel benutzt haben, weil ihnen das andere alles zu nervig war. Also. Und das sind dann auch so Punkte, wo ich mir dann auch denke, das kann es eigentlich nicht sein. Also wenn, dann sollte das schon irgendwie die Ausnahme bleiben. Ja. Keine Ahnung, es gibt ja auch spezielle Fälle, Ausnahmen und so, das ist ja alles schön und gut. Das Ding ist einfach nur, dass du ja auch irgendwo ein Stück weit eine Verantwortung trägst und dass du ja auch einen Schaden davon bekommen kannst, desto später du das machst. Also dann kannst du dann deine Abtreibung im 8. Monat haben und bist danach wahrscheinlich dann steril und dann denkst du dir, beste, so muss sein. Weißt du, also. Aber gerade als Frau, ne, wenn dir die anderen Verhütungssachen zu kompliziert sind, ja, dann bestehe beim Sex halt drauf, dass der Mann ein Kondom überzieht. Ja. Also, das ist jetzt wirklich. Ja. Ja, also, es ist halt irgendwo einfach nur lächerlich. Also, ich. Keine Ahnung, es ist halt die Linke, Alter. Kartoffelbrei im Kopf, Alter. Ja, auf jeden Fall hat es mich sehr genervt, dass mir das über alle Kanäle irgendwie zugespielt wurde, dieses Zeug, weil ich natürlich diverse, also zum Beispiel diese atheistischen Leute da auch bei Facebook irgendwie abonniert habe und so. Lieber dachte ich mir nur so, oh mein Gott, ey. Also, wenn ich mich schon mehr über die aufrege, als über die Leute, die Christen-Heinis da. Also, da ist einem echt nicht mehr zu helfen. Eigentlich. Ja, das stimmt. Weil du eben die Piraten erwähnt hast. Wir können ja mal kurz nach Berlin schauen. Sieht es nicht so gut aus für die Piraten. Ja, das war ja abzusehen. Also, oder so. Ja, die SPD liegt bei 23,1%, CDU bei 18. Also wird es nicht klappen mit einer Weiterführung der Großen Koalition wahrscheinlich. Aber keine große Koalition, oder? 16,4, Linke 15,7, AfD 12,2. Also ich denke mal, dass die drohende hohe AfD-Beteiligung viele Wähler anderer Parteien an die Urnen geschickt hat. Und Chris wird sich freuen, die FDP bei 6,4%. Aber die Piraten bei 1,7%, wie Stapel das schon gesagt hat. Also die sind von ihrem hohen Ross endgültig runter da. Ja gut, also die ganzen Leute, die die Piraten vertreten hatten zuletzt, die waren ja auch schon lange nicht mehr in der Partei und die haben sich auch alles dafür getan, um dafür zu sorgen, dass sie auch einen schlechten Ruf dann hatten. Also das, wenn ich mich der ganze Zeit in meiner Partei sind alle jetzt rechts und keine Ahnung wie was. Also ja, die kriechen ja jetzt alle bei anderen Organisationen unter, um ihr zersetzerisches Werk weiterzuführen. Ja. Obwohl beim Lauer habe ich nicht so viel Angst, weil die SPD ist schon komplett im Arsch. Ja, der Witz, die Leute haben ja so alte Tweets von ihm rausgefischt, wo er irgendwie geschrieben muss, Hirntod sein oder so, nicht in die FDP, nee, in die SPD einzutreten. Ja. Und Leute, so ein Zeug, ne? Oh Mann, ey. Ja, so viel zur aktuellen Lage, also da wird am Morgen der Blätterwald wieder rauschen, ist die AfD schon auf dem absteigenden Ast, das denke ich und so. Irgendwas werden sie sich da schon wieder zurecht basteln, was man da draus holen kann. Ja. Die linkeste Stadt Deutschlands hat die AfD nicht so hoch kommen lassen wie alle anderen Städte. So sieht's aus. Heilmau. Stalin obsiegt. Nein, keine Ahnung. Berlin ist in jedem anderen europäischen Land, ist es so, ist die Hauptstadt ein starker Motor von dem Land. Deutschland gehören würde, hätten wir 0,2% höheres Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Weißt du, ja. Es ist einfach nur ein Geldgrab. Wir sind halt was Besonderes, so sind wir halt, wir Deutschen. Ja. Es ist halt ein Failed State. So, weißt du, ein Failed State innerhalb von einem Staat. Also, ja, Föderalismus und so. Also es würde reichen für Schwarz-Gelb-Rot. Das ist doch was. Das würde ich der FDP zutrauen. Ja, wir halten auch die Klappe, dafür sind wir in der Regierung. Was haltet ihr davon? Alter FDP-Taktik. Naja, also ich würde es Ihnen eigentlich nicht raten, weil sich gerade an die Berlin-SPD ranzupirschen. Nee, raten würde ich Ihnen das ganz sicher auch nicht. Das ist ja eigentlich genau so ein bisschen das gleiche Dilemma, was die FDP hier in Hannover bei mir im Stadtrat eigentlich auch hat. Ne? Also die SPD ist auch super unpopulär. Gut, die wurden auch von den Grünen in jede Menge Quatsch mit reingezogen, als sie noch denen in der Koalition waren. Aber sich da dran zu hängen, ist eigentlich nur eine Garantie dafür, dass man irgendwie hinterher den ganzen Dreck dann mitgetragen hat. Ja. So ja, viel also, zu dem aktuellen Thema. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine queere Geschichte des Holocaust. Ja. Das. Also. Oh Gott. Eine queere Geschichte des Holocaust. Was kommt als nächstes? Was brauchen wir noch alles? Ich finde es richtig. Ich finde es gut. Diversität ist Stärke. Eine queere Geschichte des Schusterhandwerks. Eine queere Geschichte der Seefahrt. Ich meine, ich habe mir mal eine Veranstaltung, also den Veranstaltungskalender von einem Kongress in den USA angeschaut, wo sie Queer Farming angeboten haben, wo es dann darum geht, wie man ohne Heteronorm zu sein. Und dann dachte ich mir so, finde ich gut. Bitte gebt ja. den Leuten Neuroleptika, wenn die geistige Probleme haben. Und tut sie nicht in die Uni stecken und da einfach nur Quatsch machen lassen. Also ernsthaft. Keine Ahnung. Queer Farming, Mann. Keine Ahnung. Was denn doch alles queer? Queer Holocausting. Ja. Wie mache ich das queer? Und vor allem der Witz ist, ich wette mit dir, dass es mehr als ein Dutzend queere Geschichten über den Holocaust bereits gibt. Also das wette ich mit dir. Ja, natürlich. Ich meine, es gab ja Schwule und Lesben sind interniert worden. Natürlich gibt es das, aber es hat halt nicht das Bling-Bling dran und es ist noch nicht als Sau durchs Dorf getrieben worden von dieser... Ja, oder das heißt gegen Schwule und Lesben und nicht queer. Ja, genau. Da waren sicher auch irgendwie 2 oder 3 Einhornkinds im KZ. Ja, wir brauchen unbedingt eine veterinäre Geschichte des Holocaust. Ja. Furries im Holocaust, das ist es. Da sind sicherlich 2, 3 Hamster irgendwo im Stacheldraht hängen geblieben. Und das muss endlich mal historisch aufgearbeitet werden. Ich meine, eine queere Geschichte der SS. Jeder weiß doch, dass man mit Behinderten und mit Schwulen angefangen hat mit den KZs. Das weiß doch jeder. Das lernt man doch in der Schule jedes Jahr. Also in jeder Klasse. Also es ist ja noch nicht mal mehr irgendwas Neues. So, war der auf der Schule, liebe Taz? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Oder ist das Gehirn vom Mess so weggebrannt, dass man es einfach nicht mehr weiß? Weißt du, die glauben wahrscheinlich, dass man außerhalb von Berlin sowas nicht in der Schule lernt. Die Frage ist, was lernen die denn heute wirklich noch in der Schule? Das weiß ja unser eins nicht. Wir gehen wahrscheinlich von so einer verwässerten Form von dem aus, was wir gelernt haben. Aber vielleicht ist es viel, viel schlimmer. Und ja, du kannst wirklich fest davon nicht ausgehen, dass sie sich über diesen ganzen Holocaust-Kram immer noch ohne Ende unterhalten. Lies mal Bento-Artikel, wenn du siehst, wie die 15-Jährigen wirklich denken, die für Bento offensichtlich schreiben, ja, da wird dir Angst und Bange. Die wissen überhaupt nichts über die Welt. Die denken, die weiße Rose ist eine Blumensorte. Das ist keine Blumensorte. Du hast gerade ganz... unbedingt eine floristische Geschichte des Holocaust. Ja. Irgendwas hat das mit der weißen Rose zu tun. Wir müssen es nur noch rausfinden. Genau. Das wird schon noch. Komm, mach weg den Quatsch. Taz, genug getatzt. Das ist nicht die Taz, das ist der Spiegel-Taz. Ah, okay. Finde ich gut. Es gibt nur Huren und Heilige. Jetzt hat er sich auf jeden Fall. Hier. Das wäre jetzt eigentlich einer von ja, von unserem Master-Account gewesen, aber ist wahrscheinlich gerade kurz weg, dann springe ich mal zum nächsten. War das hier schon was von Abel? Ah, ja, warte, ich sehe es in meinem Tablet nicht, ich muss warten, bis der echte Stream soweit ist. Okay. Unbekannter zieht AfD-Wahlkampfhelfer Flasche über den Kopf. Ja, da ist wichtig, dass man AfDlern Flaschen über den Kopf zieht, weil wenn man ein Argument gewonnen hat, dann ist es der nächste logische Schluss, eine Flasche zu nehmen und jemanden über den Kopf zu ziehen. Das macht man immer so, speziell bei Wahlen. Sind Flaschen über den Kopf ziehen, ein althergebrachtes Mittel von echten Demokraten, die das ernst nehmen. Auch schlimm. Anstatt Hilfe zu bekommen, musste der AfD mal eine Beschimpfung von Passanten hinnehmen. Erst als die Polizei mit mehreren Einsatzkräften anrückte, beruhigte sich die Situation. Ja. Das liegt an der gruppenbezogenen Menschlichkeit, Menschen, schon wieder, ja, gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, weil ich meine, guck man sich doch an, wie AfD-Leute in den Medien dargestellt werden. Das sind eigentlich alles kleine Scheitelträger und Bärtchenrasierer, die nur in der Öffentlichkeit ihre braunen Klamotten ablegen. Ist doch kein Wunder, wenn dazu die Antifa noch ständig singt, irgendwie, dass man die Nazis ohne Reue auch platt machen kann, dass das irgendwann auch zu einer Verrohung führt vielleicht. Ja? das, wenn ich diese ganzen scheiß aggressiven Parolen, die hier an den Wänden stehen in der Stadt lese, denke ich mir auch immer, Leute, schaltet mal einen Gang zurück, wir sind noch nicht im Bürgerkrieg, aber ihr arbeitet dran. Ja, weil ich vor allem halt 58 Jahre alt. Das kotzt mich halt besonders an. Es ist halt irgendwie scheiße, wenn du gegenüber älteren Leuten so eine Kacke machst. Das ist einfach scheiße. Jemand anders also, eine Flasche über den Kopf zu ziehen, ist immer Kacke. Ja. Also, es sei denn, es ist Notwehr oder du, ja. Keine Ahnung, du ziehst Hitler eine Flasche über den Kopf. Oder, ja, ja. Es sei denn, es ist Notwehr, ja. Ja, aber ansonsten gibt es auch keinen Grund, jemandem eine Flasche über den Kopf zu ziehen. Und dann gibt es erst recht keinen Grund, jemandem nicht zu helfen, der da, also so wie sich das liest, hatte der offensichtlich Hilfe nötig. Ja. So, ne, also irgendwo. Also, das Scheißfaschus, kann man einfach nur sagen, Scheißfaschus. Ja. Das hier habe ich im Spiegel aufgegabelt, das fand ich interessant, weil es geht hier um eine Buchbesprechung über ein Fachbuch, ein neues zum Thema Vergewaltigung. Und zwar hat das die Mitu Sanyal geschrieben, weiß nicht, ein paar Leute erinnern sich vielleicht noch, das ist die Dame, die mich damals interviewt hat für Deutschlandradio, die auch gesagt hat, sie würde gerne nochmal was über Männerrechte und die ganzen Fragen machen, weil durch die Geburt ihres Sohnes und das Aufwachsen ihres Sohnes ihr einige Sachen aufgegangen sind, die sie vorher nicht verstanden hat. Ja. Sie sagte, sie muss ihr Buch fertig machen. Das ist offensichtlich fertig. Aber dass es halt auch gleich wieder so geschillt wird mit so, ja, mit so einem typischen Gina-Lisa-Dropping und oder hier Polanski, solche Sachen. Anstatt das Thema halt so zu behandeln, wie es so sein sollte, nämlich mit einem gewissen Respekt gegenüber den Opfern, wird hier in dem Artikel zumindest das gleich wieder komplett den Männern halt als Gruppe in die Schuhe geschoben, weil Männer unterscheiden zwischen Heiliger und Hure. Und wenn wir das mal entschieden haben, dann vergewaltigen wir wahrscheinlich wahllos die Huren, die wir uns, ich verstehe das nicht ganz, wie man so eine verquere. Ich kann eine Frau für eine Hure halten und trotzdem sie nicht vergewaltigen. Wirklich, Spiegel. Ist so. Wie, du kannst das unterscheiden? Ich nur da zwischen dopen Hores und weniger dopen Hores. Eben. Ja, also das ist eigentlich schon die ganze Geschichte von dem Artikel. Es ist halt dieses Buch von, keine Ahnung, ich kann das Buch nicht bewerten, ich habe es noch nicht gelesen. Aber am Ende wird halt auch nochmal der Seifenwitz aus dem Männergefängnis, ne? Geschmissen, also das Vergewaltigung von Männern wird am Ende nochmal kurz angerissen, kurz nach der Vergewaltigung von Transmenschen, weil die ist auch noch wichtiger als auch. Aber liegt nicht gerade in dem Gedanken, dass auch ein Mann Opfer sexualisierter Gewalt sein kann, emanzipatorisches Potenzial, eben weil er am Konzept von dominierender Männlichkeit rührt. Also Männer, haltet öfter mal hin, es ist für einen guten Zweck. Ja. Vielleicht lernt ihr was fürs Leben und die Seife nicht fallen lassen, der Spiegel. Vielen Dank. Das war, glaube ich, wieder von Ewe. Das ist hier Neues Deutschland. Dänische Schule separiert Kinder nach Herkunft. Ja, das hatte ich auch gelesen. Gab halt einen riesen Aufschrei, weil eine Schulleiterin das angefangen hat. Aber ja, Dänemark ist ja im Moment relativ recht nach rechts gerückt auch. Also, aber ich weiß auch nicht, ich habe dann drüber nachgedacht, ich weiß auch nicht, ob das falsch ist, weil wenn man sich überlegt, wie klein Dänemark ist und das ist da sicherlich auch eine ähnliche Situation mit Flüchtlingen wie bei uns. Ne? Du musst ja irgendwie auch sicherstellen, dass die Kinder, die vorher schon in Dänemark waren, ich sag's mal vorsichtig, auch irgendwie ihr Potenzial entfalten können. Und wenn du in jeder Klasse jetzt irgendwie einen Haufen traumatisierte, der Sprache nicht mächtige Kinder sitzen hast, weil die sind nun mal da, weil die von Europa eingeladen worden sind, dann weiß ich nicht, ob das so funktioniert oder ob diese Generation Schüler nicht dann einen extremen Nachteil dadurch erhält. Natürlich würde die Claudia Roth jetzt wieder sagen, das ist alles nur positiv, die lernen da ganz viel und so. Ich glaube, dass das aber auch eine wichtige Sache mit der Sprache ist, ne? Ja, also. Also wenn du die Kinder nach der Herkunft sortierst, sag ich mal, und du hast dann 20 Kinder aus Syrien, die du unterrichtest, da kannst du denen vernünftig Dänisch beibringen. Und dann noch 20 Kinder aus Afghanistan, den kannst du dann auch vernünftig Dänisch beibringen. Dann sind ja. Die alle ungefähr auf dem gleichen Level. Also ich glaube nicht, dass das so krass verkehrt ist. Das Ding ist halt auch, wenn einfach zu viele da sind, geht es halt mit der Integration schwerer. Wenn du jetzt zwei Kinder hast, die kein Deutsch sprechen können in der Klasse, ist es 100-mal einfacher, wie wenn du dann halt irgendwann mal 5, 6, 7 mal. Es funktioniert halt irgendwann nicht mehr. Ja. Deswegen ist ja sowas auch wie eine Obergrenze ja auch was normal Rationales, was auch bei der Integration hilft, tatsächlich. Also ob man das gerne so wahrhaben will oder nicht, aber da gibt es immer eine Alternative. Der Spruch, dass wir ewiges Wirtschaftswachstum brauchen und ewige Einwanderung, ist einfach Bullshit. Also, ja. Wunschdenken. Lustigerweise schlägt ja der Club of Rome das genaue Gegenteil vor. Ne? Der hat in seinem letzten Vorschlag gesagt, macht es doch so, dass ihr kinderlosen Frauen mit 50.000, 80.000 Euro auszahlt. Schrumpft den Planeten praktisch gesund. Ne? Und das ist, ob der Probleme, die wir in den nächsten 100 Jahren haben werden auf dem Planeten, eine gute Idee. Weil wenn wir so weitermachen und einfach vor uns hinvögeln und weiter Kinder in die Welt setzen, als gäbe es keinen Morgen, dann brauchen wir gar nicht anfangen, irgendwie über Klimawandel oder so einen Scheiß nachzudenken. Dann können wir alle nur auf den gnädigen großen Meteoriten hoffen. Der Witz ist halt, Deutschland hat mittlerweile ein schlechteres Geschlechterverhältnis wie China. China ist ja bekannt dafür, dass es eine Disbalance gibt zwischen männlich und weiblich. Deutschland ist mittlerweile schlechter dran, weil wir Einwanderung haben, die eher männlich ist. Ja, und dann guck mal an solche Orte wie Bautzen, ja, wo es nichts gibt, wo es keine Arbeit gibt, wo es keine Perspektive gibt, wo die Frauen auch weggehen, ja, und oft auch nur wirklich halt Leute bleiben, Männer bleiben, die halt abgehängt sind oder aufgegeben haben. Also, und dann kommt noch mehr Konkurrenz dazu. Ich verstehe, dass sowas nicht unendlich funktionieren kann, dass da ein friedliches Nebeneinander herrscht. Das tut es auch nicht. Also. Aber das will nicht in die Köpfe von den Leuten im Prenzlauer Berg und in Kronberg und in München, Grünwald rein, weil die das nie erleben. Wir haben wahrscheinlich auch kein Flüchtlingsheim direkt vor der Tür stehen. Ja, da wehren sie sich dagegen. Das kenne ich ja auch noch aus meiner Gemeinde, wo ich wohne, wo sich dann das reiche Neubauviertel dagegen verwehrt, dass die Flüchtlinge zu ihnen kommen, weil man hat ja jetzt ein neues Haus und so. Ich habe ein Interview gesehen hier aus Bad Soden in Hessen, das ist auch so in dem Bädergürtel um Frankfurt rum, wo reiche Leute wohnen. Und die Frau hat in das TV-Mikrofon gesagt, ja, wissen Sie, das ist hier doch eine gute Gegend. Sie müssen auch an unsere Grundstückspreise denken und so. Da dachte ich mir auch, ey, klar, gib doch den Armen das ganze Problem. Ne? Gib doch denen, die eh nichts haben, vielleicht können die sich das teilen, was sie nicht haben mit den Flüchtlingen. Die haben doch sicher Kuchen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Essen. Zu Sniper Takes Out ISIS. Geil. Ich fand die News irgendwie geil, dass du jemanden mit einem Flammenwerfer dastehen hast, der jetzt die Leute anzünden möchte und einfach ein Sniper da hockt und sich denkt, nö, so nicht. Ich fand das irgendwie cool. Also, so. Aus einer Meile Entfernung, das ist doch krass. Ja, Meile Entfernung ist auch echt heftig. Also das zu treffen, das ist echt schwer. Also, das ist ein Meisterschuss. Also, ja, aber es hat den Hostages wahrscheinlich nicht geholfen, oder? Die wurden befreit, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Three of his Flunkies, oder den Flunkies. Ja, seine Kumpels, seine Mit-Heinis da. Achso, who was supposed to film the execution last month, ja. Ja, das hat mich einfach gefreut. Es war irgendwie so cool. Da steht jemand mit einem Flammenwerfer vor dir und denkst du so, geil, Mann, Alter, ich werde jetzt angezündet. Und er macht puff. The Captain war rescued, cool. Ja, und der Typ ist halt, keine Ahnung, man kennt es doch aus Actionfilmen, wenn der Typ mit dem Flammenwerfer getroffen wird. Und so, puff. Und dann explodiert er halt. Ja, es muss auch mal gute Nachrichten geben. Ja. Oh ja, Oh ja, oh Gott, das war mein, da habe ich mich diese Woche aufgeregt. Das ist der Herr Kasim, der durch lustige Tweets, hast du die auch offen? Die lustigen Tweets vom Herrn Kasim, die sollte man eigentlich zuerst sehen, genau. Also hier sagt er, der Herr Gauland hat sich beschwert darüber, dass man sich hier fremd fühlen könnte und er sagt, gewöhn dich dran, Alter. Ja, ableist, nee, ageistisch ist der. Er soll sich dran gewöhnen, wir sind hier und was sagt er da? Wir werden hier, wir sind hier, wir werden immer mehr und wir beanspruchen Deutschland für uns, ob du es willst oder nicht. Erstmal, wer weiß der, dass wir und ihr, dass das eine ganz schlechte Sache ist? Das ist Hate Speech, ja? Würde ich mal mit der Frau Kahane diskutieren drüber, Herr Kasim. Ich verstehe auch nicht ganz, welche Unterscheidung, das lässt er ja wahrscheinlich auch extra offen, damit ihm niemand richtig an den Karren fährt. Ja. Naja, auf jeden Fall hat der jetzt einen Brief geschrieben und dann kommen wir zurück zu dem Spiegel-Ding. Der hat einen Brief geschrieben an die CSU. Du beflügelst Gewalt und Radikalisierung. Auf jeden Fall. Also jemand, der sagt hier, euer Land, das gehört bald mir. Hör auf zu labern, du Opfer. Der kommt dann um die Ecke und sagt, liebe CSU. Und schleimt sich dann da so pseudofreundlich ran. Und ja, natürlich hässlich hier in deiner Haltung, also die CSU-Haltung, die du in einem Mantel der kulturellen Differenzierung hüllst, steckt eine hässliche Portion Rassismus. Also kulturelle Differenzierung ist hässlicher Rassismus. Dann frage ich mich, was die ganzen Leute, die hier in letzter Zeit eingewandert sind mit ihren Kopftüchern und so, das ist ja auch, die differenzieren sich ja auch kulturell. Ja, Das ist also dann auch Rassismus, denke ich, ne? ein Kopftuch heißt ja auch, ich will mit euch nicht so viel zu tun haben. Und du bist als Mann wahrscheinlich ein Vergewaltiger und ja, Kuffar und halt nicht Kuffar. Also. Ich verstehe das, CSU. Du lotest nur die Grenzen des Sagbaren aus. Das ist die Masche von Rechtspopulisten und du bist dir nicht zu schade, dich zu ihnen zu zählen. Was für eine. Ja? Also erst schiebt er ihr das in den Mund, dass sie angeblich wie ein Rechtspopulist agiert. Und dann hinten drauf sagt er, aber du bist ja sowieso einer, das sagst du ja selber. Aber ich wüsste nicht, dass die CSU sich selber schon mal als rechtspopulistisch bezeichnet. Ja, der Witz ist halt auch, weißt du, ja, die Bayern, die furchtbaren Bayern, die irgendwie wirtschaftlich gut dastehen, wo die Beamten am wenigsten Krankheitsstunden haben, wo auch ziemlich viele Ausländer wohnen, die ziemlich gut integriert sind, das sind die rechten Nazis, was auch immer, tralala, dort läuft alles falsch, deswegen überweisen die den Berlinern dann Geld, weil. Keine Ahnung warum. Einfach, es ist einfach dummes Geschwätz, Mann. Ohne Spaß. Hier mit Weißt einem weißer Mensch mit südländischem Aussehen, gebrochenes Deutsch, ist einer aus Bayern. Ja. Deutschland und Bayern, wie man auch so schön sagt. Ja, also er ist dann auch, er sagt dann, er ist beschimpft worden und bespuckt worden. Natürlich gibt es die Arschlöcher, will ich auch gar nicht leugnen. Die glauben, alle Ausländer sind gleich und die sind alle unser Unglück und bla bla bla bla. Das ist leider so und das kann man nicht wegdiskutieren, dass es diese Idioten gibt. Aber die gibt es überall und die gibt es in jeder Form. Ich bin auch schon in Griechenland von jemandem, weil ich Deutscher war, freudig als Nazi empfangen worden. Und ich bin schon in Marokko von einem Ladenbesitzer, weil ich nichts gekauft habe, Nazi genannt worden. Also es gibt immer irgendwelche Verrückten, die dir was an den Kopf werfen und die dich auf ein Merkmal reduzieren, für das du nichts kannst, Herr Auf jeden Kasim. Fall. Das hat Das gibt es nichts. auch auf allen Seiten. Ich wurde auch schon hier von einem Mitbürger mit Migrationshintergrund wurde ich auch schon angespuckt. Ja. Kartoffel aussehen. Ja. Wow. Aber danach gehe ich ja Ja, dann denkst auch nicht gerade, ne? Nazi-Parolen rufen und danach muss ein Ausländer da nicht sagen, ihr scheiß Deutschen, alles Kartoffeln. Weißt du, das ist einfach so Dünnbrettgelaber von ihm. Einfach nur so dummes Geschwätz, Alter. Ohne Spaß. So ein Mongo. Mann, Kasim, du kannst dich ändern. Hör auf, so dumm zu sein. Ohne Spaß. Ja. Ja, gut, das war hier was, das. War jetzt auch gar nicht so für die Diskussion gedacht. Das war eine ganz interessante Statistik drin, wie Männer und Frauen von Gewalt betroffen sind. Die geht natürlich in die Richtung, die wir uns alle vorstellen können. Also ist eine Studie zur globalen Verteilung von Sterblichkeit und verschiedenen Krankheiten etc. pp. Aber diese eine, ich habe sie leider nicht gebookmarkt oder so. Und die ist, glaube ich, ziemlich groß, das ganze Dokument. Da ging es halt darum, wie Männer und Frauen am Sterben beteiligt sind. Und das ist recht deutlich verteilt. Sterben müssen wir alle mal, aber woran wir sterben, das ist halt doch ganz klar, dass die Männer da ein gewisseres, größeres Risiko tragen. Frühzeitig zu sterben. Aber wie gesagt, ich glaube, jetzt das ganze Ding durchzuscrollen, bringt da nicht viel, das kommt auf jeden Fall in die Quellen. Hier steht Intentional Injuries, das wäre ja quasi... Sowas in der Art, da haben wir ja 1,7 zu 3,8. Also doppelt so viel grob. Ja, bei Unintentional Injuries sind es 5,0 zu 8,1. Da haben wir dann die ganzen Arbeitsunfälle. Oh ja, das ist, hatte ich ja angedroht, dass ich wieder mal in den Abgrund geschaut habe, aber nicht lang genug, dass ich selber der Abgrund werden kann. Nee, also so weit runter kann ich mich gar nicht beugen. Das ist eine Geschichte, da hat jemand Übergriffe nachgestellt nach den Zeugenaussagen. Und Bento sagt, dass das ja auch gleich wieder den Sexismus in unserer Gesellschaft zeigt. Und Männer sind an allem schuld. Und ja, also inszenierte Fotos. Hier wird Vergewaltigung oder Übergriffe werden ästhetisiert und das soll dann abschreckend wirken. Für wen und welchen Sinn genau hat die Aktion? Also ja, das ist es hier, fängt ja auch schon wieder Bullshit an. Also diese Stanford-Geschichte, das war ja auch so ein Ding, wo sie irgendwie Party machen gegangen ist mit Freunden, schon betrunken war, als sie hingefahren wurde von ihrer Mutter auch noch. Und also angetrunken auf jeden Fall und ihre Freunde sie dann da gelassen haben bei der Party, weil sie sich gedacht haben, naja, die hatte eine gute Zeit und so. Und am nächsten Tag sind dann irgendwie aufgewacht, neben so einem anderen Typen, der auch komplett betrunken war. Und das ist halt eben dieser Brock Turner und er ist natürlich dann wieder der Vergewaltiger gewesen. Ne? Oh. So eine übliche Masche. Dann hat er irgendwie 3 Monate gekriegt oder so. Von denen er dann irgendwie 14 Tage oder was abgesessen hat oder irgendwie so. Und da haben sich natürlich auch alle darüber aufgeregt, von wegen, nein, das kann nicht sein, den muss man noch ewig einsperren. Und ja, auf jeden Fall, die Vorverurteilung in den Medien, die wurde da knallhart vom Richter ignoriert. Und die Vorverurteilung in den Medien, die ist ganz wichtig bei der Rechtsprechung. Ja, das ist original, das ist sogar noch schlimmer als diese ganze Gina Lisa und das ganze Zeug eigentlich. Hatte die wofür wurde er denn dann verurteilt? Ich meine. Ja, wegen Vergewaltigung halt. Ja, aber doch nicht für 3 Monate. Ja, frag mich nicht, ich weiß es nicht. Also ich meine. Vielleicht strafmildernde Umstände, weil er selber Hacke war? Hatte sie nicht 2,1 oder 2,2 Promille und er hatte 1,6 und er hat sie dann gefingert und das war dann irgendwie gegen ihren Willen, ja, deswegen muss er wegen Vergewaltigung ins Gefängnis. In den Medien. Also und ich meine, weißt du, 2,2 Promille, das kriegst du halt auch nicht mal so kurz hin. Also da muss dann schon... Das ist journalistische Arbeit hier, der sogenannte Stanford-Vergewaltiger. Ja, die sogenannte Bento-Bullshit- Maschine. Die sogenannte Gina Lisa Falschbeschuldigerin. Oh Mann, ey. Ja. So, Turner hat 6 Monate gekriegt und danach 3 Jahre Bewährung. Und er muss als Sex Offender registriert werden und in einem Rehabilitationsprogramm ein Rehabilitationsprogramm nachweisen. Ja, so ein Rehabilitationsprogramm ist garantiert wieder schöne Do-Lose-Modell oder so, wo er erstmal seine Schuld eingestehen muss. Ja, das hat er auch getan, öffentlich. Aber nicht mit genügend Reue. Der hätte das auf Facebook schreiben sollen. Es gibt da noch gut Likes. Hier der Artikel, der geht halt irgendwie. Likes. Ja, nee, wobei mittlerweile kannst du auch ein Dislike geben, weißt du? Da kannst du dann dir über einen Algorithmus deine Stimmung auf News vorausschauend berechnen lassen. Das geht um ein Interview mit einem Menschen, der bei Facebook gearbeitet hat, der so ein bisschen was über das Innenleben erzählt, wo man ja bei den Tech-Firmen da kaum was erfährt. Und das Interview ist eigentlich ganz interessant. Also, und er meinte auch, er wird sein Kind nicht an Technik ranführen und auf jeden Fall nicht an Facebook. Also das fand ich auch irgendwie lustig. So. Interview. Ja, es ist ganz schön, also dieses Sektenhafte kommt ganz gut raus in dem Interview, ne? Dieses, dass man wirklich, wie, sie haben ja ein eigenes Wort, was war das? Wie hieß das? Ja, die feiern nicht ihren Geburtstag, sondern den Tag, genau, an dem man sich bei Facebook angemeldet hat. Ja. Und es gibt wohl auch so eine, typisch, wie man sich das vorstellt, so eine Clique Speichellecker um Zuckerberg rum, die halt die anderen auf Abstand halten, ne? Und halt, ja, also in dem Artikel geht er halt auch darauf ein, dass sozusagen das erklärte Ziel von Facebook ist, eine neue Öffentlichkeit zu schaffen oder eine andere Art von Gemeinschaft. Sagen, dass es dann die Konkurrenz zum Staat sein soll, der auch eine Form von Gemeinschaft herstellt. Genau, er macht so dieses, jeder stellt eine Ware her und was ist halt die Ware, die Facebook herstellt? Die Gesellschaft, so ungefähr, ganz schön. Horror. Ja, genau, ja. Das Faceversary wird gefeiert, nicht das Anniversary. Ah ja, das ist eine Kickstarter-Kampagne, die mir vor die Füße gefallen ist. Das sind nette Leute, die haben Geld gesammelt für Sticker, All Gender Restrooms. Die kann man dann an die Klotür seiner Wahl. Feibel, kannst du bitte aufhören? Ich weiß, du brauchst deine 15 Minuten. Ja, der weiß genau, wenn ich rede, dann habe ich. Ich habe keine Leckerlis hier liegen, verdammt. Feibel, Hals, Maul! Ja. Darauf hört er. Das ist das Schöne. Cat Lives Matter. Ja, auf jeden Fall, diese Sticker soll man dann anbringen. Und das Perfide, was ich finde, ist, dass die wirklich sich alle Mühe gegeben haben, nicht entfernbare Sticker zu basteln. Also Material, was extra Abreiß und Scrape und was weiß ich resistant ist, damit die Leute das nicht mehr von den Türen abkriegen. Also im Endeffekt, für mich ist das hier ein Aufruf oder Unterstützung beim Vandalismus. Und ich finde es ziemlich komisch, dass Kickstarter so ein Ding überhaupt nimmt, dass das zum erklärten Ziel hat, den Leuten Werkzeuge zum Vandalismus in die Hand zu geben. Und $8,000. Und hier extra, da kommt, ist da nochmal ein Update. Jetzt sind endlich die Sticker, die noch besser geschützt sind gegen Tamper-Resistant, also gegen jemanden, der es abmachen will. Heavy, stinky and wonderful. Super. Gut, wir haben Länder, in denen du wirklich fürchten musst, dass du wie ein Dorf durch Sau getrieben wirst und öffentlich hingerichtet wirst, wenn du ein bisschen anders bist. Aber wir brauchen unbedingt diese Sticker. Lies bitte mal den Pitch vor, Abel, dann platzt dir nämlich endgültig der Kopf. Gendered restrooms are killing those of us who fall between the cracks. We're taking matters into our own hands. Sorry, not sorry. Ja, Mann, das Beste, Mann. Also Männer- und Frauentoiletten töten jene von uns, die zwischen diese ja, Spalten fallen. Sehr pathetisch, aber genauso hirnverbrannt und sinnenleer, weil ich habe noch nirgendwo einen Restroom gesehen, der einen Transmenschen angegriffen und getötet hat. Ich habe auch noch nicht darüber gelesen. Weil du nicht in die Spalte fällst, deswegen. Fan Assault Restrooms. Ja, aber dann sterben die ja so früh, dann macht er dir nichts. Wir sollten uns dabei Indien orientieren und Toiletten aufgeben. Viele stolze Menschen sind schon in die Toilettenspalte gefallen. Ja. Und wenn dann noch die Free Bleeding Experten auf dem Klo war, dann ist vorbei. Ja. Ist aber Zeit für Schmerzen wie bei einem Schlaganfall. Mhm. Das ist in Telepolis neue Regelung für Scheinväter, Verschlimmwässerung und ein unklarer Kurs. Das war, glaube ich, von Abel. Wenn du Scheinvater bist und du bist jetzt mit einer Frau zusammen und das Kind ist ein Jahr alt und ihr trennt euch und du zahlst Unterhalt und zahlst den Unterhalt und dann ist das Kind irgendwann 14 und du wirst arbeitslos und dann zahlst keinen Unterhalt mehr oder halt weniger. Und dann, als das Kind 16 wird, erfährst du, dass du nur ein Scheinvater bist, dass das Kind nicht von dir ist. Und dann hast du Anspruch für die 2 Jahre, in denen du nicht in der Lage warst zu zahlen, den Unterhalt nicht zurückzubekommen. Also du kannst 2 Jahre rückwirkend den Unterhalt bekommen und das war's. Und das ist die tolle Regelung für Scheinwerte in Sachen Unterhalt. Das ist einfach nur, keine Ahnung, finde ich hart. Also irgendwie, weißt du, du machst dann einen Gesetzesvorschlag, der das dann nicht wirklich in Ordnung bringt, aber damit du halt was gemacht hast und dann kannst du dann in 3 Jahren nochmal sagen, okay, weil das Gesetz scheiße war von Anfang an und es nicht das macht, was es soll, dann machen wir jetzt nochmal eins oder wir nehmen es wieder zurück. Because reasons. Aber es ist halt einfach unser Maß, der tut halt Gesetze rauspumpen wie nochmal was, damit er halt viele Gesetze draußen hat und ob die jetzt Sinn machen oder nicht. Das ist ja auch alles gar nicht so wichtig. Da guckt ja keiner genau hin. Da kann man dann sagen. Die Idee ist ja dieser Spruch mit von wegen, dass das Familienleben nicht unendlich weit rückabgewickelt werden kann. So nach dem Motto, du hast ja quasi ein Familienleben gehabt, dass es dein Kind war. Und deswegen hast du dann auch keine Ansprüche mehr. Was das vielleicht mit dem Vater macht, psychisch, was der noch für. Vielleicht muss er zur Therapie oder nimmt Medikamente oder irgend sowas. Ne? Wenn diese ganze Geschichte, dass man auf einmal nicht mehr der Vater ist und diese ganze, was da zusammenbricht, das wird völlig unter den Tisch gekehrt, weil es geht ja um die armen Frauen auch. Man kann das ja nicht rückabwickeln. Also Männer, die haben doch alle Rechte. Ne? Also müssen in dem Fall, das ist die einzige Pflicht, die sie müssen doch dabei ihrer Pflicht nachkommen. Mann, der beste Freund des Menschen. Ja, aber Heiko hat 37 Gesetze auf den Weg gebracht und läuft den Kessel Run in unter 12 Parsec. Heiko ist der Beste. Definitiv. Ja, wir zahlen den Frauen weniger. Was ich durchaus gut finde, weil das sollte man überall so machen. Das hilft der Wirtschaft. Nee, wenn du Freelancer bist und selber verhandeln musst, kriegst du weniger Geld, wenn du schlecht verhandelst. Frauen verhandeln öfters schlechter. Das ist so der Artikel. Und das ist eine Unfairheit. Und wir müssen jetzt Freelancer dazu zwingen, keine Ahnung, Frauen mehr zu geben. Because Patriarchy. Es gibt wirklich eine Branche, wo sie weniger bekommen. Also ein gutes Stück weniger. Und aber Freelancer muss sich halt verkaufen. Wenn ich nicht verkaufen kannst, guck, dass du dich nicht verkaufen musst. Mach besser einen anderen Job, werd nicht Freelancer. Keine Ahnung. Oder besuch einen Kurs, wie du besser verkaufen tust. Wäre auch eine Möglichkeit. Männer zum Beispiel, die sind eher so ein bisschen aufschnaubender. Die müssen sich manchmal im Zaum halten, sich besser unter Kontrolle bekommen. Das ist auch beim Kunden wichtig. Das muss man selber als Mann auch lernen, wie man das hinbekommt. Kann sich dann eine Frau dann auch mal einen Kurs durch einen Kurs durchhocken, wo einem beigebracht wird, wie man richtig verhandelt. Also, ist halt so. Keine Ahnung, es gibt Selbstständige, die ihr Geschäft nicht richtig machen und dann weniger Geld bekommen. Die Arme, die tun mir ja so leid. Also, ja, und wenn das Frauen sind, muss das der Staat ausgleichen. Ist doch ganz klar, Abel. Ich weiß jetzt auch nicht, wo da das Problem liegt. Ja, Genau, ein paar wegnehmen von den anderen. Ne? außerdem heißt es Selbstständigen innen. Ja. Unbedingt. Frauinnen in der Das ist, Selbstständigkeit. glaube ich, auch der Grund, warum die schlechter verhandeln können, Wir wegen brauchen der eine fiesen queere Geschichte der Diskriminierungsform. Selbstständigkeit. Genau. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Gott, echt, das ist. Das Bild passt auch sehr gut. Ja, Sieht richtig super. nach, ich arbeite gerade aus. Ist das Ich die habe noch nie Julia? habe ich Auf auch einem zuerst Balkon gedacht, aber ich gearbeitet? glaube nicht. Also, ich habe schon mal auf einem Balkon gearbeitet, aber nicht mit einem PC und nicht Kaffee trinken. Aha. Ja, gaben die Vorstände und Abteilungsleiter in der Studie an, dass Frauen in Verhandlungen über die Stundensätze eher nachgäben als Männer oder von vornherein weniger forderten. Ja. Ja. Noch Fragen? Wie wollt ihr das jetzt lösen? Müssen die Männer jetzt, die kriegen eine Valium vor dem Gespräch oder so, als Handicap Das Ding oder wäre halt, was? die Überschrift von dem Artikel könnte auch lauten, Frauen sind inkompetent, wenn es um Verhandlungen geht. Das würde vielleicht jemanden dazu anstoßen, da zu gucken, ob man kompetent werden kann. Aber sie bekommen weniger bezahlt. Man wird Das ist auf ein Unterdrückung. Opferpit Hey, das geschworen. ist Unterdrückung. Ja. Das Ja. hilft doch mal den Frauen ausnahmsweise. Darüber tun sich bestimmt die Muslime in Saudi-Arabien auch den ganzen Tag aufregen. Die werden benachteiligt, weil sie schlechter verhandeln können. Weißt Merkel hat uns nicht am Flughafen abgeholt, nachdem sie uns eingeladen hat. Ja, da hat sich ein Iraker aufgeregt, warum Merkel ihn nicht abgeholt hat. Das Interview ist ganz interessant, aber ich fand einfach nur den Satz cool. So. Ich habe mich auch aufgeregt, dass Obama mich nicht abgeholt hat, als ich in die Staaten gekommen bin. Das war ich komplett asozial von ihm. Da hattest du doch Hoffnung. Ja. Und du wolltest Change. Ich meine, da gab es doch Aber neulich er in konnte einer von nicht. den Talkshows, das war, glaube ich, bei Hard oder Fair, wo dann ein Flüchtling meinte, der hat hier Selfie mit Merkel gemacht und das ging ja dann durch ganz Deutschland. Und er wusste nicht, wer Merkel ist. Also, weißt du, da war irgendwer, ich wusste das nicht. Ich habe das dann erst später gemerkt. Hat schon auch Stil. Also. Ja, ich meine, seit eine weiße Frau kannst du auch mal ein Selfie mitmachen. Ja. Algerien und Namibia auf die zwei Stationen. Ich dachte, auf Kekse macht man das. Ja, Vielleicht hat irgendwie er hat er Spaß. sich, der hat sich nicht beeindrucken lassen. Der hatte da eine wichtige Sache am Laufen. Und dann hat er einfach mal knallhart durchgezogen. Und ja, einfach nur, er ließ sich nicht vom Onanieren abhalten. Finde ich, das ist eine Überschrift. Keine Ahnung. Vielleicht Also, können wir ihn integrieren und er kann Zugbegleiter werden. ja. Im Zug passiert. Ja. Vielleicht kommt der nächste Hashtag auf der Polizei passiert. Auch sehr geil. Und erfuhren, dass der Algerier bereits in der Schweiz und Deutschland um Asyl angesucht hatte. Bla bla bla bla bla, stellte der Mann einen Asylantrag bei dem Beamten. Das ist doch Schildbürgertum. Ja. Ich meine, die News, die steht halt auch einfach so heraus. Also weißt du, ich weiß auch gar nicht, was ich da kommentieren soll. Es ist einfach so, ja, Mann, das Der passiert. Satz ist ja auch köstlich. Ja, da war ein Fetisch für Asylanträge. Die Beamten versuchten, den Mann zum Aufhören zu überreden, aber er setzte seine Selbstbefriedigung fort und beendete sie schließlich auf dem Tisch. Der Mann kann allerdings nicht wegen einer Anstandsverletzung belangt werden, weil das Polizeianhaltezentrum kein öffentliches Gebäude ist. Jawohl, hat er Glück gehabt. Die Beamten Ja. bearbeiten nun seinen Antrag auf internationalen Schutz und Asyl. Morgen erwarte ich die ersten Artikel. Die Onanie-Kultur wurde nicht nach Deutschland importiert, die war schon immer da. Ja, genau. Deutsche Onanie ist auch einfach so auf Tische. Aber nur in nicht öffentlichen Gebäuden. Oh Mann, Leute. Manchmal habe ich ja echt diese Hoffnung, dass ich irgendwann aufwache und feststelle, ich habe die letzten 5 Jahre oder so einfach geträumt. Ja, ich weiß, was du meinst. Das wäre auch schön. Vielleicht sind wir wirklich in der Matrix. Ich hoffe es einfach mal. Du willst irgendwo Batterie sein, ja. Hier, Otto Schilly, besser der Wahlattacke. Realität irgendwie hinnehmen. Was ist eigentlich, wie ist es zustande gekommen, dass wenn man sagt, der IS, das finde ich blöd, und der IS hat wahrscheinlich irgendwas mit dem Islam zu tun, dass es politisch inkorrekt ist. Keine Ahnung, Mann. Der Islam hat nichts mit dem Islam zu tun. Nee, kein bisschen. Wenn du doch, das ist... Hast du das noch nicht gehört von Herrn Todenhöfer? Ja, nichts. Ich meine, wende doch mal das Denken auf Deutschland und die Nazi-Vergangenheit an. Könnt ihr euch einen Deutschen vorstellen, der sich hinstellt und sagt, nein, nein, nein, das Nazitum, das hatte nichts mit Deutschland zu tun. Ja genau, das war alles der Mossad und George Bush, die haben das Nazitum erfunden. Ja, weißt du, das, keine Ahnung, das wird sich niemand, so ein dünn Schiss wird sich niemand anhören, wenn man dieselbe politisch korrekte Logik auf die Nazi-Vergangenheit anwendet. Und dann wendet ihr das bitte auch nicht auf den Islam an. Weil das heißt ja nur, die da auch 39 gewundert, ja? Vorher bombardieren sie Deutschland mit ihrem alliierten Scheiß kaputt bis 1918 und dann wundern die sich, dass eine Antwort kommt. Ja. Ja. Wenn man das heute auf ja, Syrien, bla, jahrzehntelang haben wir da das Öl und so und jetzt wundern wir uns, dass die sauer auf uns sind, ja. Und ihr nehmt uns den Zweiten Weltkrieg immer noch übel, oder was? Das war nur, weil wir sauer waren nach dem Ersten. Ja, also, und die Logik funkt halt nicht, aber wenn du das auf Muslime anwendest, dann tust du die Muslime damit entmenschlichen, weil entweder sind die so minderwertig, dass man sie nie zum selben Standard hochhalten kann, oder aber, nee, da gibt es kein oder aber, es ist halt einfach dann soft bigotry of lowered expectations. Ich sehe die Muslime auch als Menschen an, deswegen kann ich auch sagen, das ist so scheiße, was ihr da macht. Also, keine Ahnung, kritisieren kann man das doch. Das ist auch schon alles gar nicht. Wenn ich mir das schon durchlese, die syrischen Menschen, die jetzt zu uns kommen, wenn wir die ordentlich aufnehmen, kommst du nach einem schrecklichen Inferno, die werden die loyalsten Bürger unseres Landes, wenn wir die anständig behandeln. Also kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Und wenn wir in die Geschichte zurückblicken, hat uns Migration immer gut getan, Zuwanderung war immer gut für Deutschland. Ja. Aber sowas schon sagen, ne? Und dann kommt das trotzdem noch unter der Überschrift Verbalattacke. Ja. Ja, aber ich erinnere zum Beispiel an diese, in Großbritannien während der Gamergate-Hochzeit war doch auch diese Students Union, die sich geweigert hat, diese Geiselnahme von dem Mädchen in Nigeria und solche Sachen, die haben sich geweigert, irgendwie ISIS und Boko Haram zu verurteilen, weil sie die muslimischen Leute auf dem Campus nicht triggern wollten. Also dieser Sog in die Richtung ist schon lange da, weil vorhin gefragt wurde, warum Islam und IS, also der IS kriecht immer dann unter die schützende Burka, wenn es halt darum geht, irgendwie sich zu verteilen und nicht gesehen zu werden. Das ist die Religion des Friedens. Und auf der anderen Seite verstecken sich dann die Muslime hinter dem IS und sagen, nee, das sind die. Ja, obwohl das mit dem Frieden ja sowieso so ist, dass der Frieden halt kommt, wenn alle Leute Muslime sind. Ja, mein Kampf kann man auch falsch auslegen. Das ist eigentlich ein total friedfertiges Buch. Das, weißt du, keine Ahnung. Die Logik zieht einfach nicht. Keine Ahnung, es tut mir leid. Entmenschlichung. In jedem heiligen Buch findest du vor. Keine Ahnung. Monotheismus ist Blödsinn. Ja. Und da passen dazu die Chats von Würzburg. Also die Chatprotokolle. Das hat aber nichts mit dem Islam zu tun. Hat es auch Ich dachte, ja, ISIS bekennt sich. Hashtag hihihihihi. Ja, Mann. Bei mir hat nur das Bild ein bisschen eine Verzögerung. Deswegen, ich kann die Protokolle nicht vorlesen. Wenn du runterscrollst, aber ich fand Liebe sozusagen. Partner, mit welchen Waffen beabsichtigst du zu töten? Messer und Axt sind bereitgelegt. Chatpartner, Bruder, wäre es nicht besser, es mit einem Auto durchzuführen? Ich kann nicht Auto fahren. Du sollst es lernen. Das Erlernen kostet Zeit. Der Schaden wäre auch erheblich größer. Ich möchte heute Nacht ins Paradies kommen. Oh Mann, ey. Bruder, ich sende dir mein Video. Ich werde heute in Deutschland einen Anschlag mit einer Axt unternehmen. Ja, ey. Oh. Aber das hat nichts mit dem Islam zu tun. Das hat den, ich meine, und wenn der Typ schon seit seiner Kindheit irgendwie einen Axtmörder-Fetisch gehabt hat, dann hat der Islam ihm sicher geholfen, den in die Tat umzusetzen. Und deswegen hat es was mit dem zu tun, ganz einfach. Ja, und es gibt, weißt, wir haben ja auch Leute aus Deutschland, die sich dem IS angeschlossen haben. Weißt, keine Ahnung, 600 Kämpfer aus Deutschland. Ja, finde ich komisch. Warum? Das, keine Ahnung. Wie kommst du darauf, Freizeitkrieger zu werden und zu sagen, komm, ich gehe mal irgendwo rummördern, weißt du? Warum haben diese gewalttätigen, fiesen Deutschen es in 50 Jahren nicht geschafft, mehr als so ein paar Gimpel von der Wehrsportgruppe Hoffmann oder hier diese Verfassungsschutzpflanzen vom NSU hochzuziehen? Wir sind mal Meister im Völkermord gewesen. Und jetzt, wie sehen wir jetzt aus? Ja? Wir haben es nicht mal geschafft, 600 Leute hochzuziehen, die hier losschlagen können. Ja. Tja. Echt, das ist so lächerlich, dieses Runterreden, dieses die Tage ist drauf Twitter auch immer wieder vom Bundesanwalt dieses schöne Bild kursiert, wo er sagt, vor einem Jahr oder so, das ist doch lächerlich, Terroristen unter den Flüchtlingen. Und ich merke, was ich auch so geil finde, ich kann nicht Auto fahren, ja. Du sollst ja auch mit dem Auto nicht friedlich die Straße runter mit dem richtigen Tempo und so. Ja, ja, das stimmt. Hat er echt noch nie in einem gesessen, ne? Also als Fahrer, könnte ja sein. Ich weiß ja nicht, wie alt der war noch relativ jung, oder? 19, oh, Mann. Glaube ich. Die betrunkene Frau. Ich meine, weißt du, das Ding ist halt auch einfach, in Syrien, der IS, das sind halt im überwiegenden Anteil Leute aus anderen Ländern, die dort kämpfen und dieses Land ruinieren. Das geht nicht. Da muss man irgendwann mal drüber reden, wenn das besser werden soll. Und am besten macht es die betrunkene Frau, die aufs Patriarchat ihr Alkoholverlangen schiebt und sagt, ich bin Alkoholikerin geworden, weil es Männer gibt. Und ich schließe mich im IS an, was Ungläubige gibt. Nee, aber hier, betrunkene Frau ist einfach nur übersetzt und der Artikel ist, ich bin Alkoholikerin und die Männer sind schuld. Also, oder ich war Alkoholikerin. Das ist so lächerlich. Das ist doch klar, ne? Ich meine, wenn eine Frau was passiert, dann sind natürlich die Männer schuld. Mhm. Was sonst? Auf jeden Fall. Alkohol ist der Instagram-Filter, den die moderne Frau über ihr Leben legt. Ey, seid ihr noch ganz dicht? Mit einem Scotch in der Hand wirkt sie kühn, während sie sich das Patriarchat schön trinkt. The Leigh Alexander School of Writing? Normalerweise würde ich sagen, was habt ihr gesoffen, aber... Ach, komm, ey. Das sind dann wahrscheinlich so die Entzugsmedikamente. Weißt du, die dann noch so ein leichtes High geben und dann, weißt du, schreibst halt irgendeine Grütze zusammen. Ich habe 6 Jahre lang mit einer Alkoholikerin zusammengelebt. Ich weiß, was das bedeutet. Und das dann auch noch einem Mann in die Schuhe schieben zu wollen. Ja. Ich bin in der Zeit, ich habe komplett aufgehört zu trinken. Ich habe es vorher nicht exzessiv getan, aber ich habe danach lange Zeit gar nicht getrunken und trinke heute ganz wenig. Also, Ich habe gebettelt am Ende auf Knien, dass sie aufhört zu saufen. Das Patriarchat fickt euch echt, ihr blöden kleinen Mädchen ohne Lebenserfahrung, die diese großen Artikel schreiben wollen, darüber wie über Geschlechterverhältnisse und Zeug, das sie noch gar nicht begriffen haben. Aber sie glauben aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil es überall diese Teilnahmeurkunden gibt, glauben sie, sie haben es begriffen. Sie haben die Schule ja hinter sich gebracht, sie haben ein Abitur gemacht, sie studieren irgendwas. Aber das bedeutet gar nichts und das begreifen die einfach nicht. Das endet dann im Extrem, so wie bei Uschi oder Julia, diese völlige Selbstüberschätzung, die auch gar nicht in die Außenwahrnehmung reinpasst. Ja. Diese Schizophrenie. Ja, Schizophrenie, genau. Die armen Mädchen müssten echt mal zum Arzt. Aber echt als Betroffener finde ich so einen Artikel ein Schlag ins Gesicht, das jetzt auch noch irgendwie. Das Ding ist halt auch jemand, der abhängig ist. Das Furchtbarste, was du machen kannst, ist der Person erklären, alle anderen sind schuld, du hast alles richtig gemacht, es ist nicht deine Schuld. Nein, es ist zunächst mal deine Schuld, du musst dich ändern, du musst aufhören zu saufen. Punkt. Genau, und als ich das gesagt habe, hat sie sich einen anderen gesucht, der wieder einen Moment braucht, um das Muster zu erkennen. So einfach ist das, ich war zu anstrengend. Ich habe da zu viel verlangt, weil ich sie halt vor die Wahl gestellt habe. Mehr oder weniger. Also. Sich tatsächlich gekümmert haben. Also weißt du. Für Drogen ist jeder selber verantwortlich. Ja. Kann man niemandem anlasten. Also ich würde auch jetzt, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt hier, ich habe noch nie Schnaps getrunken, aber ich habe gehört, das ist super. Du hast doch da Schnaps stehen, gib mir doch mal einen. Würde ich sagen, nö. Gibt's von mir nicht. Ja? Nicht für jemanden, kannst dir selber welchen kaufen und kannst du gerne ein Glas von mir haben, ist kein Problem. Aber du bist in meinem Haus nicht, du sagst nicht, dass du in meinem Haus zum ersten Mal Schnaps getrunken hast. Ja? Also da. Ja, also. Das macht man nicht. Man verleitet Leute zu nichts. Ja? Ich meine, man kann es verstehen, dass es Lebensumstände gibt, wo man nachvollziehen kann, warum eine Person in so eine schwierige Lage gekommen ist. Aber du bist immer selber dran schuld. Punkt. Trotzdem. Zu jedem Zeitpunkt. Also. Aber Alkohol ist sowieso, also ich finde, das wird in unserer Gesellschaft viel zu wenig auch, da wird viel zu wenig drüber gesprochen, wie viel Alkohol kaputt macht. Ja. Zwischenmenschlich. Und wie oft halt bei diesen ganzen was ist eigentlich immer im Spiel, wenn wir von Gewalt hören, wenn wir von Vergewaltigungen hören, sexuellen Übergriffen, dem ganzen Scheiß, es ist fast immer Alkohol im Spiel. Vielleicht sollten wir darüber mal nachdenken. Und das ist halt, ich bin da so puritanisch, weil ich ein gebranntes Kind bin, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite mit dem Alkoholrausch nichts anfangen kann, aber überhaupt nichts. Das finde ich nur unangenehm. Ja. Aber es wäre besser, wenn viele Leute, glaube ich, verantwortlicher damit umgehen würden. Das Ding ist halt auch, wenn du in Deutschland oder generell in Europa hergehen würdest, sagen würdest, wir geben es handfrei, würdest du damit halt auch dem IS schaden. Weil aktuell tut der IS einen guten Teil vom Drogenhandel übernehmen, also Haschisch und auch Kokain, aber halt auch primär Haschisch, weil es halt davon viel konsumiert wird in der EU. Wenn du das sagen würdest, wir tun das in staatliche Hand geben, mehr Polizei für tatsächlich wichtige Aufgaben bekommen, du würdest dem IS eine Einnahmequelle wegnehmen und ja, die Leute hätten eine die Landwirtschaft hätte was zu tun und so weiter und so fort, gäbe tausend Sachen. Ja. Aber da steht dann die Alkohollobby davor. Und sagt, nein, nein, das ist gefährlich. Obwohl uns Colorado gerade zeigt, dass es nicht gefährlich, sondern sehr lukrativ ist. Ja, aber das ist ja, wie gesagt, also da es ist eine Sucht oder die andere. Ne? Ist es scheißegal im Endeffekt. Du musst halt sehen, dass du damit zurechtkommst und dass die Menschen in deiner Umgebung nicht Schaden durch deine Sucht nehmen. Ne? Und was halt für Süchtige immer das Einfachste ist es sowieso die Verantwortung dafür von sich zu weisen. Ich bin krank oder irgendwas. Ich mit meinen Depressionen weiß ja auch, dass ich die schon genutzt habe, um sowas zu verteidigen. Ich habe gesagt, ich mache das, weil ich halt so traurig bin oder so. Aber das ist Blödsinn. Man macht sowas dann nicht, weil man traurig ist, sondern ab einem gewissen Punkt macht man es, weil man süchtig ist. Ja, das stimmt. Aha. Und Aber das es ist bringt man halt dann nichts. selber. Man kann ja auch entziehen. Das ist ja auch bei Alkohol, das ist ja auch noch körperlich. Ne? Also ich Das hätte ist. auch Schiss davor, wenn ich jetzt hier meine Ex wäre, nach 10 Jahren Apfelwein zu entziehen. Ne? Aber irgendwann muss man halt auch vielleicht mal so weit erwachsen werden. Ich weiß es nicht. Es gibt ja auch Kliniken. Also, es ist ja nicht Ja. so, dass man auf sich selber dann angewiesen ist. Also. Du als schon, da waren wir schon getrennt, fast 2 Jahre. Und dann kam sie irgendwann, hat erzählt und so. Und da hat zu der Zeit hatte ich halt Kohle in der Tasche und habe gesagt, komm, ich zahle dir die 2 Wochen Verdienstausfall oder 3. Ja. Die hat damals einen Studentenjob gemacht, das wären dann irgendwie 1.000 Euro gewesen oder so. Ja. Nee. Nee. Nee, weil zuerst ich hab gesagt, komm, dann mach doch. Wenn du jetzt soweit bist, dann mach. Und dann sagt sie, nee, aber das ist der Verdienstausfall. Und dann sage ich, ja, komm, hier, ich leg's auf den Tisch. Nee, nee, nee. Das ist halt mit Süchtigen so. Die haben immer eine Ausrede und es ist immer, immer was von außen, Auf was sie jeden nicht Fall. steuern können. Ja, aber mal weg von dem betrunkenen Frauen hin zu den Ah, Frauen im Weltall. ja, da schreibt dann jemand mit Fachwissen was dazu und genau das ist Mansplaining und der Grund, warum globale Erwärmung auftritt und so oder so ähnlich. Patriarchat und keine Ahnung, weißt so. Ich wusste nicht, dass das, also was der Typ dazugegeben hat, mir war das nicht bekannt, dass das so abläuft. Also ich fand die Erklärung interessant, ich fand das cool, ich habe was dazugelernt, aber man kann natürlich auch sagen, oh du Mongo, wie kannst du nur was richtig stellen? Ekelhaft, Wissen, Frauen, keine Ahnung. Es ist. Das ist echt so hirnlos. Mann, als Männer unter sich waren, war das noch deutlich einfacher in der Wissenschaft. Ne? Da hast du dem Kollegen auf was hingewiesen, der war dann vielleicht indigniert oder so, aber es ist nicht so rumgezickt worden. Gerade bei der Wissenschaft geht es doch eigentlich darum, dass du dazulernst, also dass Oh, jemand do you beweisen kann. remember when science was about science? Remember that? Remember? Remember? Habt Ja. ihr South Park geguckt die Woche? Ja. Kann ich nur empfehlen. Unseren Zuschauern die neue Folge auf southpark.de kann man sie schon sehen im Original. Ja, Ja, und es geht unter anderem darum, dass Frauen belästigt werden im Internet. Aber ich bin ja. gespannt, was sie daraus noch machen. Und ja. Und ein schöner Cliffhanger. Vielen Dank. Bin ich sehr gespannt, was nächste Woche passiert. Ich auch. Und Eric Hart mit dem Token Lives Matter T-Shirt ist auch super. Der Damm ist gebrochen. Schiffen Oh der Antonio Gott. Antonio Stiftung spricht über die Oh. AfD-Wahlerfolge. Deutsche Identität, eine Realität, die vielfältiger ist, als es die Rechte glauben machen will. Das Interview ist echt gut, weil das muss man sich durchlesen und danach muss man so einen Moment innehalten. Dann denkt man sich, das ist das Weltbild von diesen Menschen. Da ist wieder Die die glauben das. Zivilgesellschaft. Die übliche Zivilgesellschaft. Alles rechts, Ist auch Deutsche, so alles geil, wie die sind da Nazis. oben. Ja, die NPD haben die Leute nicht gewählt, weil das ja eine Nazi-Partei ist, aber die AfD hat das Stigma gebrochen. Mal schön AfD und NPD in einem Satz gleichgesetzt. Ja. Das ist typische Propaganda wieder. Antimoderne Impulse. Antimoderne Impulse. Auf jeden Fall. Also. In Deutschland war es möglich, auf eine deutsche Identität zurückzugreifen, die immer als eine ethnische beschrieben wurde. Wann immer. 1934 oder ja, was? Aber wie, in welchem Land wird denn eine Identität nicht ethnisch beschrieben? Mir fällt also, spontan keins ein. Ich meine, Amerika würde man jetzt wieder sagen, aber da hat sich eine ganz andere, auch eine nationale, also im Endeffekt auch eine ethnische, also da hat sich eine Volksgruppe gebildet, Amerika. Ja, also. Das ist völlig realitätsfernes Gelaber. Ja, wir hätten das gerne, dass die Nationen sich einfach auflösen und alle Menschen sich nur noch als Weltbürger fühlen. Ja, schöner Traum, Anetta. Geh mal ins nächste Dorf. Oh, LGBTQ muss natürlich auch noch mit rein, klar. Die bösen Osteuropäer, anti-emanzipatorische Reflexe. Na super. Ich weiß halt auch nicht, was sie da jetzt so wirklich so ganz genau beschreibt, weil ich bin in einer gemischtrassigen Ehe. Meine Frau hat auch hier und da mal einen blöden Spruch oder so bekommen. Gar nichts da war, aber ich weiß halt nicht, wovon die Frau da eigentlich redet. Wir hatten 2014 hatten wir 8 Millionen Menschen hier, die keinen deutschen Pass haben. Ahnung, wie viel weniger Deutsche muss es denn geben, bis man uns vom Hakenkreuz wieder runternehmen kann, an das man uns genagelt hat? Auch jetzt hier. Also, ganz ehrlich. Das finde ich auch geil, dass sie hier von einer liberal-demokratischen Tradition spricht. Also ausgerechnet diese Frau hier, von Stasi-Uschi hier. Liberal-demokratisch. Wir müssen die Sprache ändern und so weiter. Liberal-demokratisch, ich lach mich tot. Und dann durchaus Milieus, in denen ein Rechtspopulismus greifen kann, nach dem Motto, Opa war kein Nazi. Und wieder, sofort alles, was auch nur ein Hauch rechts von der Amadeo-Antonio-Stiftung steht, ist sofort in der Nazi-Kiste. Weil wir wissen ja, Rechtspopulismus gleich Nazi. Kahane did nothing wrong. Ja. Kahane the Frog is a white supremacist symbol. Ich meine, es ist halt wirklich so, wir haben 8 Millionen in 2014 ohne deutschen Pass. Das funktioniert doch wunderbar. Ich weiß gar nicht, was jeder Zehnte ist. So, willst du mich verarschen, Kahane? Du wirst dann von jemandem angepöbelt, wahrscheinlich noch von dem Palästinenser, der vor dir steht. Ja, okay, das passiert. Ja, das ist auch blöd. Aber keine Ahnung. Brauchen wir, sagen wir, 21 Millionen sollen keinen deutschen Pass haben und dann können wir uns weniger Nazi fühlen, oder was? Erlaubst du, dass dann den Deutschen sich nicht schämen müssen dafür, dass sie halt hier geboren sind und halt, keine Ahnung, blöde Vergangenheit oder was? Es ist erbärmlich. Wegscrollen oben, das ist doch köstlich. Geh doch nochmal hoch da zu Usedom, noch eins. Hier, Neonazis haben in Usedom und Rügen dafür gesorgt, dass da internationales Publikum, Menschen mit Migrationshintergrund, da nicht hinfahren. Das wäre eine echte Marktlücke. Stellen Sie sich einmal vor, die türkischstämmigen aus Berlin würden an die Ostsee fahren. Was für ein potemkinsches Dorf sie da hinstellen. Ja? Also es sind nur die Nazis schuld, dass die Türken aus Berlin nicht nach Usedom kommen. Ja, und das ist auch Schimpflet von den Usedomern. Ja. Ja, das ist auch geil hier. Cottbusser Tor sieht, wäre ich aber auch vorsichtig, wen ich mir da einladen. Die Arbeit unserer Stiftung ist darauf ausgerichtet, Spaß am Erfolg zu haben, nicht an der Niederlage. Das ist aber jetzt ganz schön schizophren, weil auf der anderen Seite ist das doch mit dem Scheitern, wird das doch immer so gefeiert von denen. Ja, das zum einen und zum anderen. Ich meine, ich denke, diese Stiftung ist gegründet worden, um gegen Gewalt vorzugehen, nicht um Spaß am Erfolg zu haben. Und dann wird noch geweint, dass sie nicht genug verteidigt wird, klar. Wenn einzelne Journalisten von Leitmedien einknicken und sich an Vorwürfen gegen uns beteiligen. Hallo, Don Alfonso. Krass. Guck mal, da stellt sie ihn auch noch an den Pranger als böser, rechter, irgendwas. Ja, du kannst doch nur Nazi sein, wenn du die AA-Stiftung. Das Justizministerium darf bei Hate Speech Zensur üben. Aha. Seit wann? durften sie noch nie. Dürfen sie auch heute nicht. Ja, weil so irgendwie, wie war hier das nochmal, Gewaltenteilung? Weder wir noch das Justizministerium. Ah, sie stellt es wenigstens richtig, okay. Ja, aber das ist ja schon wieder dieser Spruch von wegen, es gibt lediglich eine Taskforce. Ja gut, das ist halt der Politiker-Sprech. Unter diesem Dach wurde über juristische Standards diskutiert. Ja, juristische Standards. Hallo? Unsere Arbeit wird mit NS-Praktiken gleichgesetzt. Ja, was macht ihr denn mit den? Ich meine, ihr habt gerade oben drei Absätze drüber. Hast du noch die AfD mit der NPD gleichgesetzt? Viele der Angriffe zielen dabei auch auf mich persönlich. Das soll passieren, wenn man seine Nase irgendwo für raushält. Das soll passieren. Oh Mann. Ja, ich habe wieder ein Narrativ. Die Erzählung der Willkommenskultur. Das Märchen von Willkommenskultur. Die Erzählung der Willkommenskultur sollte zuerst zerstört werden. Wie die Taliban haben sie sich rangeschlichen und versucht, die zu sprengen, aber die Willkommenskultur war zu stark. Babylon soll zerstört werden. Da ist die Vielfalt gerade das für... Aha, die Hure Babylon soll zerstört werden, dabei ist die Vielfalt gerade das, wofür Berlin steht. Hä? Wie kriegt sie den Zusammenhang von Hure Babylon bis Berlin hin? Fängt auch mit B an. Du hast so recht, Stadtland Gender. Genau, unbedingt. Oh. So langsam nähern wir uns dem Tiefpunkt unserer heutigen Sendung. Nee, den erreichen wir hiermit. Zack. Margarete Stokowski. Bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Ja, hat sich immer wieder besonders gut geschminkt, dass sie halbwegs vernünftig aussieht. Ja, ich finde dieses hier vor allen Dingen, fand ich lustig. Das klingt nach einem ordentlichen Umschlag, ist es auch ein Manifest, jedoch sei untenrum frei, nicht betont die Autorin gleich im Vorwort. Vielleicht will sie sich ja mit auch ein wenig von ihrer britischen Kollegin Laurie Penny absetzen, die in so vielem Ehe mit gleicher Jahrgang, ähnliche journalistische Vorerfahrungen, Männerhass, ähnliche Themenkreise, Männerhass, dezidiert querfeministischer Ansatz, Männerhass. Selbst angenehm zugängliche Tonfall, welcher Tonfall, der die Penny mal reden hören, hinter der sich ein enormes Wissen versteckt. vereint die beiden Autorinnen mal locker flapsig, mal kühl analytisch. Das ist dieses locker flapsige Wissen, was sich da versteckt. Kühl analytisch fundiert, bla bla bla. Habt ihr das hier in den Klappentext geschrieben oder was? Sowohl mit feministischer Literatur von Simone de Beauvoir bis Naomi Wolf, ja, das haben sie alles gelesen und für richtig befunden, als auch mit eigenen Erfahrungswerten. Was hat das mit Wissen zu tun, die immer leicht zu verdauen sind, ja, für Leute, die da sich ihre feministischen Bäuchlein gepinselt fühlen, aber für andere Leute nicht. Dann hier diverse scharfsinnige Beobachtungen aus dem Alltagsleben, die man da sehen kann. Und die belegen das, warum es mit der sexuellen Befreiung und der Geschlechtergerechtigkeit noch nicht weit her ist. Also es hört sich für mich ein bisschen so an, als hätte sie ihre Kolumnentexte der letzten 10 Jahre überarbeitet. Ja, und inzwischen 2 Buchdeckel gekloppt. Und da wird dann halt Werbung für gemacht. Ungerechtigkeit wird jetzt nicht mehr weggelächelt. Oh, im Kindergarten wird die kleine Margarete mit dem Mireille Mathieu Topfschnitt oft für einen Jungen gehalten. Ja. Oh. Ja, was war ja, das Ding mit von wegen? Wo sie dann hier. Oh, wie ein Hamster, um den man langsam. Ja. Oh. In der Hoffnung, damit dem Ideal einer Disney-Prinzessin näher zu kommen, ja, oder einfach als Frau wahrgenommen zu werden. Doing Leute geben, gender. Die das durchaus möchten, dass man sie so sieht, wie ihr Geschlecht ist. Stokowski ihrerseits lässt keinen Zweifel an den Unterdrückungsmechanismen, die hier am Werke sind. Jawohl! Gott. Gott. Mit so viel wohldurchdachter Werf hingerotzte. Oh. Oh, es ist mühsam, sie da rauszupulen, bringt Stokowski mit bestechender Einfachheit Adorno auf den Punkt. Ist es Loriot? Ich glaube schon. Rasiere ich mir die Achselhaare, weil ich das selbst schön finde oder weil irgendwelche Frauenzeitschriften Achselhaare zu mir sind, erklärt haben. Ja, genau, deswegen wird das so sein. Ach, ach was. Kommt damit klar, fordert die Autorin. Ich meine, wer kommt denn nicht klar, Margareta? Wer kommt denn nicht klar? Ja, wer Lori Pennys unsagbare Dinge gelesen hat, vielleicht nichts allzu Neues auf diesen prall gefüllten 200. Boah, so viel Seitenhöhenriss. Für nichts trotz des untenrum breiten deutschsprachigen Raum. Ein unendlich wichtiges Buch ist das. Ich weiß gar nicht, was ich ekliger finde. Ja, im Polizeirevier auf den Tisch wichsen oder sich öffentlich einen auf Margarete Stokowskis Buch runterholen. Bisweilen hat man beim Lesen das Gefühl, es würden sich neue Synapsen ausbilden, die einen veränderten Blick auf die Welt öffnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, Leute. Stokowski ist wie LSD, sehe ich das richtig? Bisweilen hat man beim Lesen das Gefühl, es würden neue Synapsen im Gehirn, ja. Ich glaube auch, das ist dann so der kurze Moment, bevor das Gefühl, was man hat, in Wahrheit platzt einem aber natürlich von der ganzen Dämlichkeit. Ach du Kriminalismus. Gerade weil die Lektüre keine einfachen Antworten, keine dogmatischen Aussagen bietet. Außer Männer. Seid ihr sicher? Oh Gott, die kleinen Ungerechtigkeiten im Alltag zu benennen. Kinder, die gibt's für jeden. Das Geheimnis wollte ich eigentlich für mich behalten, aber jeder hat diese kleinen Probleme im Leben, Margarete. Nicht nur du. Jeder. Ja, aber nur Frauen. Nee, jeder. Ausnahmslos, Frauen. Eine Poesie des Fuck you. Ja. Ja, Gott. Was ist die Frauenfänger-Software? Ach, das fand ich ganz lustig. Also das stellt hier, SAP hat da irgendwie ein Eisen im Feuer. Ich fand es einfach lustig, wie hier diese positiven Adjektive für Männer, die wir jetzt hier gerade sehen, im Zusammenhang mit Personalwesen halt Leute für Jobs suchen. Also das sind jetzt hier zuerst mal die rein männlichen führungskompetent, entscheidungsfreudig, aktiv. Ja? Also das ist so das, was bei Männern gesucht wird. Und deswegen schrecken so formulierte Anzeigen weibliche Bewerber ab, weil die nämlich sagen, oh, sportlich, kompetent, abenteuerlustig, dominant, die suchen sich ja einen Mann. Ja? Und dann bewerben sich die Frauen nicht, weil sie sich nicht trauen. Und deswegen hier haben wir dann das Gegenstück, mit denen man Frauen ködern kann. Und als cooles Unternehmen, ne, weiß man ja spätestens seit Laser Uschis Vortrag in London, dass man A, kein Freibier anbieten sollte, um Frauen nicht zu verschrecken als Arbeitgeber. Aber man sollte halt auch die Begriffe, die oben stehen, durch die hier ersetzen, so ungefähr. Nur bedeuten die ja nicht das Gleiche. Frauen und Männer sind gleich. Deswegen braucht man verschiedene Anzeigen, um sie anzusprechen. Ja, weil die ja so konstruiert sind von der Gesellschaft. Ah, ja. Was ja, aber vergessen. Also, wenn ich mir jetzt aber jemanden suche, der dominant ist, ja, und dann schreibe ich aber empathisch in die Anzeige, das hilft mir doch nicht als Firma. Ja, also hilft dir auch nicht. Also kannst dann auch als Frau sagen, das kann ich auch. Und dann tust du dich trotzdem bewerben. Und dann tun dich böse Wörter nicht abschrecken. Dann sagst du, ich will arbeiten, ich kann was, ich habe was gelernt. Ich bin jemand, ich krieg das hin. Oder du sitzt da und denkst dir, falsche Wort verwendet. Ja. Da sollte Frau innen stehen, sonst weißt du keine Ahnung. Ja, nur ich verstehe nicht, was. Ich hole mir damit Leute für meine. Also, ich müsste ja auch Jobs für Leute haben, die empathisch sind. Oder sanft, oder nett, oder gesellig. Das sind alles so. Das sind überhaupt keine Worte, die mit Arbeit, also loyal, klar, sympathisch kann man auch gern machen, kooperativ oder so, aber mitfühlend, gesellig. Ja, eben, wir suchen eine gesellige Person. Ja, in der Kneipe halt vielleicht. Eine gesellige Person, die gewissenhaft und sensibel, loyal den Leuten Alkohol ausschenken kann, die vom Patriarchat in die Kneipe gezwungen wurden. Ich meine, weißt du, wenn du Baustellenleiter bist, dann bist du eher dominant wie teamorientiert. Weil da musst du dann auch mal schreien, das ist den ganzen Tag laut, dann ist das dreckig und dann bist du nicht engagiert und gewissenhaft in deinem Team orientiert. Weißt du, keine Ahnung. Ich glaub, ab und zu muss man halt auch mal rudert, ihr Scheißkerle, rufen können oder so. Das können Frauen halt. Manche Frauen können das und die bewerben sich dann, glaube ich, auch auf so Jobs. Aber es sind halt ja deutlich weniger Frauen und deswegen haben wir diesen Ungleichgewicht auf den Führungsebenen. Ja. Aber wenn die eine Burka tragen, ist alles gleich viel einfacher. Ja, genau. Ja. Das fand ich hier richtig bescheuert. Das ist hier vom Frauenrat, das ist ja eine von diesen Gruppen, die auch hinter dieser Sexualstrafrechtsreform stehen und so und die sonst immer uns ja einreden wollen, dass Deutschland ja so eine Art Kriegsgebiet wäre für Frauen. Und hier haben jetzt hier diverse Frauenverbände irgendwie sich jetzt hier überlegt, das stigmatisiert die Muslime und deswegen ist das natürlich schlecht. Und ja, also das ist dann wieder so, das ist jetzt hier plötzlich das Frauenrechtsthema, um das man sich kümmern muss. Die dürfen sich da nicht verschleiern. Ich bin ja für Verschleierungszwang für Männer zwischen 12 und 14 Uhr jeden Tag. Für Diversität. Das würde auch in der Kleidungsindustrie Arbeitsplätze schaffen. Und dann könnten wir neue Sicherheitsleute, Sicherheitsfirmen einstellen, die das Verbot auch durchsetzen. Also, keine Ahnung, Burka-Verbot. Ich mache es mal ich ganz glaub, einfach. Die Sicherheitsleute brauchen gerade nicht noch mehr Jobs. Ich habe mich hier mal in der Nähe nach Jobs umgeguckt gerade. Das ist Sicherheit, Flüchtlinge, Flüchtlinge, Sicherheit, Sicherheit, Flüchtlinge, Sicherheit und Flüchtlinge, Flüchtlinge, Sicherheit, Sicherheit. Also ich habe die Tage hab ich mit meiner Frau auch wieder eine Diskussion gehabt über die Burka. Und dann meinte ich zu ihr, weißt du, Burka-Verbot? Also nach dem Zweiten Weltkrieg hat man das Hakenkreuz verboten. Und das hat funktioniert bei den Deutschen. Was ich vor allem hier auch gerade lustig finde, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber einer von denen, die das hier geliked haben, ist der Twitter-Account von Pinkstings. Das ist gut. Ja. Das ist also für die Leute, die das nicht wissen, das ist diese NGO, die zusammen mit unserem super tollen Justizminister sich darum kümmern will, Anführungsstriche unten sexistische Werbung, Anführungsstriche oben zu verbieten. Überraschungseier für Mädchen. Ja, sowas in der Art. Und dass die jetzt hier der Meinung sind, dass das eine prima Idee ist, wenn sich Frauen verschleiern, finde ich auch geil. Ja, das muss auch so sein. Also, ich finde es noch immer cool, wenn man dann sagt, ja, das führt dann nur zu weiterer Radikalisierung. Da denke ich mir dann immer so, ja, Deutschland, 45, Hakenkreuze werden verboten. Wenn es bei den Deutschen funktioniert hat und es bei den Muslimen nicht funktioniert, die hierher gekommen sind, dann sind es nicht die beiden Zielgruppen. Also da gibt es dann einen Unterschied zwischen den Muslimen und den Deutschen. Da würde ich sagen, das sind doch aber beides Menschen. Also wenn es bei den Muslimen nicht funktioniert, aber bei den Deutschen, dann heißt das ja, dass mit denen irgendwas falsch läuft. Also ich weiß nicht, sind die dann genetisch minder bemittelt oder so? Oder warum sollte das bei den Deutschen funktionieren und bei jemandem aus Syrien nicht, wenn er eine Burka tragen möchte, dass das mit dem Verbot klappt? Also ich verstehe das nicht. So, es sind doch beides Menschen. So, das hat doch, weißt du, in Deutschland hat es doch geklappt vor 70 Jahren. Wieso soll da ein Burka-Verbot nicht auch helfen? Weißt du, verstehe ich nicht. So, sind es beide Menschen? Keine Ahnung. Ja. Ja, Männer verprügeln Retter, die gerade im Einsatz sind, nachdem sie die Frau ins Krankenhaus bringen wollen, weil divers sind und das eine kulturelle Bereicherung ist, wenn man angegriffen wird, wenn man im Rettungseinsatz ist. Aber das gehört man ja aus dem Gesundheitswesen auch allgemein, dass die Sitten auch dort rauer werden in Krankenhäusern und so. Also Krankenhäuser haben teilweise auch schon Security inzwischen. die halt unten aufpasst, dass in der Halle keine aufgebrachten Menschenmengen irgendwie sich zusammenrotten und so. Ich finde das immer mehr beklemmend, muss ich ganz ehrlich sagen. Immer mehr Läden haben das. In der Innenstadt laufen ständig so Leute rum. Was soll der Kack? Das haben wir jahrzehntelang ohne diesen Mist geschafft. Ja, und das Lustige an dem Artikel ist, in der Kommentarspalte wurden halt auch alle Kommentare gelöscht. Also da hast du so nichts, also wirklich nichts. Ah, und hier ein säkulärer Muslim, der ein Problem hat, weil er säkular ist in der SPD. Ja, das fand ich auch ganz interessant. Ja, aber das Problem kann man doch ganz einfach lösen. Einfach raus Trotz aus der SPD jetzt, SPD. ja. Ja, ich habe das halt auch schon mal erlebt. Also zum Beispiel bei mir in Hannover war ich mal bei einer Veranstaltung vom Humanistischen Verband oder, also der Humanistische Verband ist auch sehr SPD-nah. Und da stand dann einer auf, der, also ein Türke, und der hat halt auch gesagt, also da ging es um Pegida an dem Abend. Das war auch für, da hatten wir auch irgendwann schon mal drüber geredet, als Dr. Lehmann hier mit uns im Stream war, wo er dann meinte, er wäre auch an dem Abend da gewesen. Also scheinbar waren wir da wohl beide da. Und ja, er meinte halt auf jeden Fall, dass die Leute, wenn die wüssten, dass er zum humanistischen Verband dahin geht, dann würde er richtig Probleme kriegen. Und also der Türke. Und dass halt die Leute in seiner Gemeinde auch ganz anders mit ihm reden, als sie das mit den Politikern tun, und dass er auch seinen Parteifreunden von der SPD da schon, also der ist halt auch in der SPD und da schon viel häufig das erzählt hat, dass das nicht so Larifari da abläuft, und die das halt alles nicht hören wollten. Und also solche Leute scheint es viel zu geben. Und das ist halt, finde ich, irgendwo, also darum geht es mir eigentlich, dass wir säkuläre Muslime feiern, dass wir denen helfen, dass wir mit denen reden, mit denen eine Debatte führen. Das wäre sozusagen meine Wunschvorstellung. Und wir tun aber die säkularen Kräfte innerhalb vom Islam regelmäßig enttäuschen. Regelmäßig. Weil wir alle dann so sagen, ho, wie kannst du nur? Da tust du ja dann irgendwas einfordern. Das ist ja keine Ahnung, wie kannst du nur? Und es ist einfach hirnverbrannt, dass man jemanden wie ihn nicht feiern tut. Das ist keine Ahnung. Es ist sowas von für'n Arsch. Fucking politische Korrektheit. Ohne Spaß. Ja, ich Ja, da kann immer nur wieder steht ja daran immer. erinnern, dass da in San Bernardino der Typ neben dem Terroristenpärchen nicht zur Polizei gegangen ist. Und dass der Stadtrat von Rotherham lange Zeit untätig war, als 1400 Mädchen bandenmäßig vergewaltigt worden sind, weil er keinen Bock hatte, von den Außenstehenden rassistisch wahrgenommen zu werden. All diese Sachen, die häufen sich. Und wenn jetzt auch schon Leute kommen, die den Hintergrund haben und sagen, hier, es ist nicht immer alles so, wie ihr das dann in der Übersetzung mitkriegt. Dann, wann wacht da irgendwann mal jemand auf und fragt zumindest nach, anstatt immer weiter zu sagen, nee, hör auf, du Rassist, blöder Nazi, hör auf, keine Fragen stellen, Arschloch, Rechtspopulist. Ja. Es scheint doch nötig zu sein, nachzufragen. Die Probleme verschwinden ja auch nicht dadurch, dass du sie einfach ausblendest. Weißt du, es ist. Das ist ja geil, da hat sich echt Religion als Privatsache, Extremismus nicht auf seine Wahlplakate draufgeschrieben. Der Rechtsstaat gilt überall, sogar in Neukölln. Meine Güte. Ja, Das das ist ist auf doch jeden aber Fall Eier auch. in der Hose, das muss man schon sagen. Also. Ja, aber es ist doch. So ist es doch auch. Man, Extremismus. Ich habe doch keinen Bock, dass sich die Leute massiv daneben benehmen und gewaltbereit werden, von egal welcher Ecke. Ist mir doch scheißegal, ob das aus welcher Ecke das kommt. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Also weißt du. Und ich weiß nicht, wie man den Typen nicht abfeiern kann. Ich verstehe das nicht. Weißt Ja, du? verstehe ich auch nicht. Das Ich ist. habe außer in diesem Cicero-Artikel hier, habe ich kein Wort über den gehört, von nirgendwoher. Dann hoffen wir mal, dass der gute Herr sein Direktmandat da bekommen hat. Behalten. Der ist schon. drin gewesen. Ich Ja, kann drin jetzt so ein. gewesen, aber wohl auf der Liste, wenn ich das richtig verstehe. Und jetzt Ach muss er ja wohl so. ein Direktmandat kriegen, weil er ja von der Liste runtergeflogen ist, wegen der super tollen SPD. Kann ich hier noch nichts finden. Kann ich noch nichts finden drüber, ob er es geschafft hat oder nicht. Hallo? Ist noch jemand Ja, da? wir sind noch hier, alles gut, ich war Ich bin eingeschlafen. gerade so still geworden. Ja, da ist noch in der Twitter-Kabal eigentlich noch ein Artikel reingepostet. Über den würde ich gerne auch noch abragen. Der hat mich vorhin so übertrieben aufgeregt. Ich habe noch ein paar Sachen übersehen, sehe ich gerade. Zum Beispiel dieses Ding hier. Berechtigte Medienschelte beim Panel des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das Wort Vätermonate gehört auf den Index. Besser Partnermonate. Mutterschutz sollte in Personenschutz umbenannt werden. Aber was nehmen wir dann für Personenschutz? Personenschutz plus. Frauenschutz. Nee, Frauen ist heteronormativ. Bist du Ja, das macht aber wahnsinnig? nichts. Man, du musst endlich mal anfangen, Frauen zu schützen auch. Nicht immer nur noch Männer. Ach so. Ja, das Aber ist auch höchste Personenschützer Zeit. beschützen noch Personen. Ah, das ist Ja, mir alles halt zu nicht. wirr. Wir müssen nur Frauen beschützen, weil Gewalt gegen Frauen muss halt endlich bekämpft werden. Frauen müssen endlich mit Gewalt bekämpft werden. Was? Caps Lock. Nein. Ja, wir müssen endlich über unsere Bringschuld sprechen. Ja, die bringen schon. Den habe Alter, ich auch gelesen. der Artikel, also ich, keine Ahnung, Alter, ich war lange nicht mehr so angepisst über einen Artikel. Das ist ein Deutschland, Ausschnitt aus dem Buch, ne? ja, und weißt du, Deutschland hat ein Rassismusproblem. Fünf von ihren Schützlingen beim Salafisten-Aussteigerprogramm sind in Dschihad abgehauen. Freut mich trotzdem für die anderen, die sie davon abhalten konnte. Allerdings ist das, was sie in dem Artikel schreibt, einfach nur Grütze von vorne bis hinten. Sie schreibt, dass während dem arabischen Frühling, dass da die EU komplett versagt hat, sich auf die Seite der demokratischen neuen Strukturen zu stellen. Da denke ich mir dann, okay, wir haben Tunesien, wo wir 3,5 Milliarden Euro von der EU rein investieren, dem Staat extra nochmal Kredite geben, plus tun wir mehr Olivenöl aus Tunesien wie aus Griechenland, werden da Schuldenkrise importieren, um die Tunesier zu stärken. Wir haben ein Assoziierungsabkommen mit denen und wollen auch eine Migration in die EU möglich machen von Tunesien aus. Und aber die EU hat komplett versagt, dass sie dem Land nicht geholfen hat. Also es ist keine Ahnung, Alter. Einfach nur Dünnschiss, weißt? Und das heißt, ja, der Westen greift hier und da nicht ein. Und wenn er es eingreift, dann ist es wegen Imperialismus oder was? Also es ist dieses Standard, der Westen macht was, Imperialisten, er macht nichts, wie könnt ihr nur? Und ja, Wir der wirfen dem Westen ja auch vor, zum Beispiel die Konterrevolution in Ägypten nicht verhindert zu haben. Also sie hätte wohl gerne, dass ISIS da einen kompletten Rückzugsraum kriegt, wo die machen Ja. können, was sie wollen. Ja. Das ist ja noch der Witz, Mit also Grenze zu Israel, gute Idee. ja, mit Sinai und so, wo der IS schon die ganze Zeit einen Fuß auf dem Boden hat. Das Ding ist so, ja, der Flüchtlingsdeal, der Türkei-Deal, ja, das ist ein, ich weiß nicht, merkwürdig, so mit der Türkei in so unsicheren Zeiten ein Abkommen zu machen. Ich muss aber allerdings auch sagen, in der Türkei, die haben halt ein paar Millionen Flüchtlinge. Und die Türkei hat seit über einem halben Jahrzehnt über 10% Inflation. Und die Urlauber sind ausgeblieben dieses Jahr. Die Türkei hat sch eigentlich schwere wirtschaftliche Probleme. Da finde ich das, auch wenn sich der Erdogan daneben benimmt, in Ordnung, wenn man dort Geld hinwirft, weil wir brauchen nicht noch mehr Failed States um Europa herum. Also keine Ahnung. Es ist einfach faktisch, dass so vieles, was sie da schreibt, inkorrekt, dass ich einfach nur eine Ader auf der Stirn bekommen habe, während ich das gelesen habe. Und ich höre mir auch sehr gerne Kritik über den Westen an, aber zumindest so halbliebig faktisch korrekt sollte das dann schon noch sein. So ein bisschen so. Das, Alter. Die Aber ich Frau. glaube, das ist auch wieder so eine, alles wird so niveaulos. Ne? Also die Artikel, die wir hier auch teilweise auseinandernehmen, die sind die Zeugen von so wenig Ja. irgendwie geistigem Inhalt und geistigem Vermögen. Ich muss es leider sagen. Ja. Also das sind alles so, das sind Aufsätze. Also anstatt dem, was ich früher gelesen habe, nämlich was sich nach einem Journalisten angehört hat, lese ich heute immer öfter Sachen, wo ich denke, bin ich Lehrer? Soll ich dir hier alles anstreichen? Ja. Ja, also. Also. Ja, ich habe vor allen Dingen auch das Gefühl, es ist auch häufig so eine PR-Sprache, die sich da irgendwie etabliert Ja. hat, ne? So wie bei der Stokowski eben. Also das ist so, welche Adjektive kann ich da irgendwie reinknallen, die dann so klingen, als wenn ich dieses Buch, als wäre dieses Buch irgendwie, keine Ahnung, geschriebenes Kokain oder so. Ja, also das ist wirklich, dieser Stokowski-Text ist wirklich niederschmetternd einfach. Ja. Also das Ja. ist, wenn ich gut schreiben will, dann schreibe ich, dann sollte ich Allgemeinplätze und so abgegriffene Worthülsen vermeiden. Ja. Und was der Artikel macht, ist, der nimmt alles, was es im literarischen Bereich an abgegriffenen Worthülsen gibt. Und stopft es in eine Rezension, das einem fast übel wird. Intellektuelle Horror-Freak-Show. Ja. Also, und auch Aber Smith. intellektuell ist in dem, also dann vielleicht halb intellektuell oder viertel intellektuell oder so, aber oh Gott, Pepe. Ja, schade, Mond dafür ist nur im Chat, das wäre jetzt eigentlich sein Thema. Komm, Mikro an und sag was zu Pepe und Chair und Hillary und. Genau. Wie ist das eigentlich passiert? Also ist das wirklich auch wieder so eine Sache, dass Trolle, die aufgesetzt haben? Ich weiß nicht, Bleistifte? vielleicht hat es in der letzten Zeit nicht so viel verkaufte Alben oder so, und dann muss man ein bisschen mit Pepe wieder in die Medien kommen, oder sie wurde Naja, wirklich nee, das mit getriggert. Cher ist ja nur ein Begleitding, aber Hillary hat Pepe doch erwähnt und hat Ja, ihn. Ja, Hillary das hat stimmt. Pepe und Hillary hat ja auch Milo erwähnt. Und Ja. ja, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Da gab es ja irgendwie so eine Kontroverse, wonach, also der Milo Yiannopoulos von Breitbart halt. Ja, da ist er schon. Hallo, Alt-Right Gamer. Ja, hallo. Ja, mich ja passend zum Thema gekommen, ne? Nachdem Mask gefragt hat, ob ich nicht was dazu sagen kann. Aber ich habe jetzt auch nicht alle Infos komplett. Ich kann aber ungefähr erklären, wie es jetzt zu der Situation gekommen ist. Und zwar vor einiger Zeit hat ja Hillary Clinton in einer ihrer Reden die Alt-Right-Bewegung thematisiert, was sehr lustig war, weil in einer ihrer dramatischen Pausen hat jemand ganz laut Pepe gerufen, ja. Und daraufhin, wie das nun mal im Internet so ist, wurde das Ganze zum Selbstläufer, und sie wurde mit diesen Pepe-Frogs zugespammt, ja. Dass das Ganze natürlich nicht auf dem, wie soll ich sagen, so ein Identifikationssymbol der Alt-Right-Bewegung alleinig ist, weiß eigentlich jeder, der schon mal auf Imageboards war, wie 4chan, wo das Pepe-Meme quasi entstanden ist, ja. Und gesagt, sie wurde mit diesen Pepe-Memes zugespammt und so weiter. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie viel da jetzt ganz ins Bild passt. Jedenfalls hat Hillary Clinton noch gesagt, so dieser Frosch, dieser Cartoon Frosch wäre ein Nazi-Symbol. Und ich meine, wenn irgendjemand noch Zweifel an Hillary Clintons Gesundheit hat, ja, beziehungsweise geistige Gesundheit hat, ja, ich meine, sie hat öffentlich thematisiert, dass ein Cartoon-Frosch, ja, eine Bedrohung also eine Bedrohung ist, die von dieser Alt-Right-Bewegung ausging. Ja. Ja, Das finde von ich White unheimlich Supremacists. witzig. Ja. Ja. Also es Ja, gab genau, so von ein, White glaube ich. Supremacists. Es gab so eine Art Blog-Eintrag auf ihrer Kampagnenseite, wo das nochmal erwähnt wurde, dass dieser Pepe Frosch halt eben von White Supremacists irgendwie Ja. so ein Ding wäre. Das passt natürlich wunderbar ins Bild, weil es gibt ja auch jede Menge Trump-Pepe-Memes, ja. Und natürlich, die Alt-Right-Leute sind so, ja, wie soll ich sagen, sie sind ja auch so ein, ja, also sie sind natürlich auch viel auf diesen Imageboards zu finden und sprechen da, da gibt es ja keine Zensur, da gibt es ja noch sowas wie Meinungsfreiheit und alles und ja, natürlich wird dann halt eben auch so, sag ich mal, diese Auswüchse, die das Ganze jetzt ins wirkliche Leben hat, ja, also Alt-Right-Leute würden jetzt von Me-Magic sprechen, ja, also irgendwann schwappt das halt rüber ins echte Leben, ja, aber dass halt eben eine Präsidentschaftskandidatin wirklich sagt, so, ja, dieser Cartoon-Frosch, da müssen wir uns vor in Acht nehmen, so, das ist einfach nur, ganz ehrlich sagen, ja, also vor allem dieses Meme gibt es ja echt lange schon. Ja. Das wird ja eigentlich immer nur benutzt, wenn, also als Reaktionsbild, wenn einer so eine Smug-Reaction rüberbringen möchte. Ja, genau. Oh mein Gott, Ben Garrison hat es mal wieder genau auf dem, hat mal wieder genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Naja, jedenfalls war das nur ein Reaktionsbildchen und ja. Ich find's immer wieder witzig, wie halt eben diese Leute auf diese Imageboard-Kultur dann auch reagieren, wenn sie das richtige Leben überschwappt. Also hier hat es mal wieder für sehr witzige Ergebnisse gesorgt. Das jetzt, lustigste Leid seit während der Jubal. Auf jeden Fall, ja. Ja, jetzt müsste ich mich nochmal in diese Share-Geschichte eigentlich reinlesen. Ich habe davon auch nur heute Morgen irgendwie mal ganz kurz gelesen. Ich habe ja vorhin noch in unserer geheimen Twitter Nazi-Frosch-Verschwörungsgruppe gesagt, dass ich am LKW rumschrauben musste. Und keine Ahnung, wie die da jetzt ins Bild passt. Ich weiß ja, nicht. Also, soweit, das würde mich jetzt aber auch mal interessieren. Soweit ich das verstehe, wird sie wahrscheinlich irgendjemand angeschrieben haben mit irgendwas, wahrscheinlich irgendwie aus Witz oder zum Trollen oder so. Und da war halt irgendwas mit so einem Pepe-Frosch halt. Und wie du ja gerade schon gesagt hast, diese Dinger sind ja quasi omnipräsent mittlerweile. Ja. Also, weiß der Teufel. Und jetzt beschwert sie sich halt hier, das wären Nazi-Frösche und die sind überall. Und ja, die Leute haben mir dann hier halt auch lauter so Dinger dann hier in die Kommentare irgendwie. Ich fand halt auch einfach die Reaktion lustig, weil von Pepe gibt es halt so viele verschiedene Versionen und Abänderungen, dass so halt einfach was alles runtergepostet worden ist und einfach, dass dann Cher so sagt, oh mein Gott, der Frosch ist jetzt hier und weißt, und dann tun die Leute schon ihr Gesicht in irgendein Pepe Meme reinschneiden und dann sagt sie so, oh mein Gott, ich habe irgendwen getriggert und die kämpfen jetzt gegen mich mit Internetbildchen und ich denke mir so, Leute, ich finde das Internet auch geil, aber man darf das auch nicht so mega ernst nehmen. Weißt du, so, keine Ahnung. Es ist ein scheiß Cartoon-Frosch. Das ist wahrscheinlich einfach so gelaufen, dass sie auf irgendein Paper-Ding angesprungen ist und der Typ ist dann laufen gegangen. Guck mal, Chair! Und zack, hatte sie 3 Millionen Papers. Ja. Ja. So. Soll sie in den Tresor legen, die werden was wert. Ja, also ich sehe keine Wertminderung von Papers in naher Zukunft. Der Markt ist stabil, wird immer wieder angefeuert von Unwissenden, die dann große Margen aufkaufen, damit den Preis natürlich in die Höhe treiben. 2% CAC gibt es jedes Jahr dazu für eure Rare Papers. Also das ist kein Wertverfall, steigen eher noch im Wert. Also, man muss ja einfach den CACs im Auge behalten. Ne? Richtig. Ja, aber gib keine Bitcoins her für Rare Papers. Versuch keine zu kaufen, weil wenn ihr die kauft, dann sind die schon nicht mehr rare. Also, ein Teufelskreis. Gut, okay, alles klar. Jetzt habe ich mein Zeug dazu abgelassen und ja, ich verziehe mich da mal wieder in den Chat. Ne? Also praise CAC und immer weiter Me-Magic praktizieren. Jo, hauste. Aber der Chris hatte da ja noch am Anfang die etwas ernstere Geschichte mit in der Alt-Right-Szene angesprochen. Irgendwie. Ja, genau, stimmt. Also der Milo soll irgendwie, also ich habe das auch nur am Rande mitgekriegt, weil ich Milo auch jetzt auch schon lange eigentlich nicht mehr aktiv mir antue, wenn ich nicht durch irgendwas drauf stolper, wo er halt seine Nase hingehalten hat. Aber der soll in einem Subreddit zu Donald Trump irgendwie Geld gesammelt haben und das soll irgendwie dubios gelaufen sein. So viel habe ich. Ja, genau. Er soll irgendwie so ein PAC, also ein Political Action Committee, das ist ja quasi so eine Art Fonds für Wahlwerbung, wo halt irgendwelche Leute dann Geld für spenden können und dieser PAC kann dann halt Werbung kaufen und die dann halt ausstrahlen. In Amerika ist das ein Riesending, weil da gibt es das ja nicht so, also da gibt es ja keine öffentliche Wahlfinanzierung und auch keine Verpflichtung für die Sender, einfach Wahlwerbung zu senden, so wie in Deutschland, sondern da musst du das halt alles kaufen und da gibt es dann auch große Unterschiede, weil bedingt durch das amerikanische Wahlsystem gibt es ja Bundesstaaten, die überhaupt gar nicht umkämpft sind. Mit anderen Worten, da läuft praktisch gar keine Wahlwerbung. Und andere Bundesstaaten, diese sogenannten Swing States, die werden dafür zugeballert. Also die haben dann fast nur noch Wahlwerbung dann in ihrem Fernsehprogramm. Und es wollen auch Moderatoren von diesem Arse Donald Board dabei Reddit damit involviert gewesen sein in diese Nummer. Und es soll dann da auch zu, also Leute, die das dann kritisiert haben, sollen dann wohl auch da gebannt worden sein von diesen Moderatoren, um halt eben die Sache nicht auffliegen zu lassen. Weil ich halt bei Meinung, um ehrlich zu sein, ich weiß halt auch nicht, inwieweit er überhaupt einen Überblick hat. Also er arbeitet ja bei Breitbart, er schreibt an einem Buch über Gamergate, er hat seine Dangerous Faggot-Tour, also ja, er hat Gamergate Breitbart angeboten. Dann hat er hat dann noch sein Privilege Grant, fliegt hier und dort noch auf andere Events. Also ich. Ja, ich glaube, ohne ihn jetzt entschuldigen zu können. Gamergate, die kommen wird. Ja, also, aber ohne ihn jetzt sozusagen. Also er recherchiert einfach noch 1000 Sachen noch dazu. Oder so. Ich fahre von München nach Berlin, 3 Koffer voll mit Kokain. Ja, so die Richtung. Oh. Nein, aber ich weiß halt nicht, inwieweit es bei ihm einfach so ist, dass er einen Überblick verloren hat oder dass er jetzt wirklich mit der Person da unter einem Ding steckt. Aber das weiß ich halt einfach bisher noch nicht. So. Ja, es gab ja auch schon bei diesem Male Privilege Grant, gab es ja auch schon Nachfragen, warum da nichts passiert ist. Ich glaube, der Typ ist einfach halt echt, der reitet die Welle, ne? Und alles, was hinter ihm liegt, was er vor 3 Wochen gesagt hat, dass er ein Buch schreiben will, sich um den Grant kümmern will, ist ihm egal, sobald er die nächste, was weiß ich, gezogen hat und den nächsten Typen sieht, den er gut findet. Der lebt von jetzt auf gleich, glaube ich. Und im Moment hat er halt ein Hoch damit, ja, stilisiert sich halt zu diesem Alt-Right-Oscar-Wilde-Hoch irgendwie, aber weiß nicht, so Leute hatten vor Gamergate für mich keinen Zug und haben es auch jetzt nicht. Das Einzige, was ich gut fand, war, dass er uns zugehört hat und das verbreitet hat. Ja. Ich meine, er ist ja auch so ein netter Kerl, er kann auch trinken, aber also für mich persönlich finde es schön, dass er für Gamergate gesprochen hat, dann so, aber ich bin halt selber jetzt Folgleuten nicht so arg, also so einer speziellen Person, so. Das ist mir intellektuell zu dünn. Also, ich, ohne ihn jetzt angreifen zu wollen, aber das ist mir einfach zu dünn, zu dünne Luft. Also, keine Ahnung. Und sein Tourbus ist cool. Ja, apropos dünne Luft, gute Überleitung zu Peter Tauber. Da ist die Luft aber ganz dünn. Und der freut sich hier ganz tierisch darüber, dass er 100.000 Follower bei Twitter hat. Also für die Leute, die nicht wissen, wer Peter Tauber ist, das ist dieser Typ, dessen persönlicher Held Martin Luther ist. Und das ist dieser Peter Tauber, der es für eine super Idee hielt, die CDU für Migranten zu öffnen. Finde ich gut. 100.000 Follower. Das hört ihr das Surren? Das sind frühere CDU-Generalsekretäre, die in ihren Gräbern auf ca. 3000 Umdrehungen kommen. Also, ja, wenn du das vor 30 Peter Tauber, Jahren... Das heißt nicht unbedingt, dass wir alle Fans sind. Das wird lustig. Flüchtlinge. Das wird lustig, wenn so Rechtskonservative wie die Frau Hübsch bei der CDU dann eintreten, dann ist die Partei nämlich endgültig Geschichte. Dann laufen nämlich die restlichen Leute auch noch der Partei davon. Wieder 99.999. Wie viele davon wohl Nike Runner sind. Ja, das ist auch so ein Ding. Peter Tauber fotografiert sich gerne beim Laufen. Oh Gott. Ja, so ein junger, dynamischer Typ ist. Kickers Offenbach. Also ja, da ist für genau, in Hessen der Käse schon gegessen. Da weiß schon jeder, was los ist. Das ja, kann kein guter Mensch sein. Das ist ja auch der Witz alleine. Gut, immer besser als Eintracht Frankfurt, würde ich doch mal meinen. Im Moment mal. Ja, immer. So wie Lokalpatriotismus muss sein, dass man die Eintracht den Kickers vorzieht. Sorry. Die, das Eintracht, ist halt so. Die Eintracht ist das Letzte. Naja, jedenfalls. Oh, ich habe aber gestern mit einem Eintracht-Fan gesprochen, dass seit diesen letzten Krawallgeschichten jetzt diese Saison sich da wohl eine Änderung anbahnt. Also es gab wohl sogar Stimmen, die gesagt haben, dass die Ultras endlich mal ihre Fresse halten sollen und mal von ihrem hohen Ross runterkommen sollen. Das habe ich in Frankfurt so noch nicht gehört. So lustig, erscheinen dann, ihr Nächste sagt ihr schon, es sind noch 99.977. Da scheinen da wohl noch ein paar mehr Leute abgesprungen zu sein. Ja, würde ich auch machen, wenn jemand so schleimig rüberkommt. Ja, auf jeden Fall diese super Geschichte von ihm, die ja alle nach sagen. Also zum einen ist er ein riesen Star Wars-Fan. Muss ich auch sagen, muss, das passt perfekt. Ne? Also so eine komische zukünftige Welt, wo Religion irgendwie tatsächlich... Darf ich dich berichtigen? A long time ago in a galaxy far, ja, far. Ja, macht doch nichts. Aber irgendeine komische Welt, wo halt irgendwelche Religionen tatsächlich Einfluss auf irgendwelche physikalischen Kräfte haben und so ein Zeug, da freut er sich bestimmt. Aber in so einer Welt leben wir hier leider nicht. Und dann diese Story, die er halt immer erzählt, über wie er in die CDU gekommen ist, er war halt in Offenbach, ne? Und Offenbach ist ja auch eines der, also ist nicht gerade, also da gibt es schon durchaus ein bisschen Kriminalitätsprobleme in Offenbach. Schön um den heißen Brei herum. Ja. Offenbach, und das weiß jeder, der aus der Nähe kommt. In Offenbach gibt es eine hohe Kriminalitätsrate, man wird gerne mal überfallen, es gibt türkische, griechische, libanesische Clans da. Überleg mal, du bist ein Mensch in Offenbach, ja, und du kommst plötzlich auf die Idee, du musst dich jetzt engagieren, es muss sich was ändern. Was ist das, was sich ändern muss? Mehr Freibier für alle. Offenbach? LSD ins Grundwasser. Peter Tauber war es, dass es keinen Bolzplatz gab. Und er hat eine junge Union gegründet und einen Bolzplatz gebaut. Cool. Endlich mal jemand, der die Sachen in die eigenen Hände nimmt und was auf die Wege bringt, Mann. Tauber, Alter. Du hast es drauf. Jetzt hat er meinen Respekt. Ja. Ich folge ihm gleich, warte. Folgt dem Peter, ja. Ist ja auch Reserveoffizier und so, ne? Ey. Für den nächsten Sternkrieg, da ist er dann der Chef. Darth Tauber. Wir haben uns auf dem Feld ein eigenes Tor gebaut aus Holz. Eine Art. Ja, also ich finde diesen Typen einfach nur krass, vor allen Dingen, wie er damals diesen Gastbeitrag geschrieben hat, dass Antisemitismus und Christentum nicht zusammenpassen. Dieser Luther-Freak, ne? Also ich habe ihm auch so ein paar Zitate geschickt, woraufhin er mir bei Twitter dann geantwortet hat mit, das ist ahistorisch, was sie da sagen. Das Ding ist halt, dass du halt mit dem Christentum halt auch, eine Ahnung, Nazi-Zeit und so, ich weiß nicht, man hat von der katholischen Kirche hat man 19, was war's, 64, 67 hat man die Juden freigesprochen vom Dezid, dass sie den lieben Jesus umgebracht haben und so. Also das war schon auch so eine Mitverantwortlichkeit so mit Jesus und Christentum. Ich meine, der Ostfeldzug, der wurde Operation Barbarossa genannt, damit man an die Kreuzzüge erinnern kann, weil am Ende vom Zweiten Weltkrieg auf der deutschen Seite von 10 Soldaten noch, glaube 2 oder 3 Deutsche waren und der Rest wurden irgendwo her rekrutiert. Und das gegenüber, ja, Christen und böse Kommunisten und Juden sind auch böse. Also ich, keine Ahnung, das ist schon ahistorisch zu sagen, dass Christentum und Antisemitismus nichts miteinander zu tun hat, Herr Tauber. Also das ist so, ich biege mir die Welt, wie sie mir zurecht, ja, wie sie mir gefällt. Der Typ hat auch noch Geschichte studiert. Ja, gut. Finde ich super. Der hat's drauf. Ja, also ohne Spaß. Fragt, die grüne Pflaume im Bundestag im Moment. Finde ich super. Remember when politicians were real people? Remember that? Remember berries. Ja, jetzt hätte ich noch zwei Videos, die wir uns angucken können. Ja, Mann, her mit. Kurze Pausenmusik. Was wollt ihr denn zuerst haben? Hast du wieder was mit Menstruation? Nee. Oh. Aber so ähnlich. Ich hab Julia Schrappen in was aussieht wie eine Toilette, die über die Linke spricht. Da habe ich Ausschnitte draus gesehen. Ich habe es nicht ganz ertragen. Da stellst du uns auf eine harte Probe. Ich habe das kommentiert und sie hat mir sogar geantwortet. SPD, Michael Müller von der SPD wird interviewt von jungen Muslimen. Ey, du Opfer. Das habe ich auch noch. Ja, dann lass uns mit der Julia anfangen. Jetzt habe ich noch gute Laune. Julia, da könnte man mal ein Team gründen. Ja, Mann. Team Gina, Julia. Zusammen mit Kollega und den anderen dopen Bitches. Genau, dann machen wir dann ein Team und der Zweck des Teams ist gegen Alkoholismus, gegen Patriarchat gemachten Alkoholismus vorzugehen. Da könnte Julia echt das Postergirl für werden. Schon wieder laut gedacht. Okay, jetzt die Frage. Habe ich es hingekriegt mit dem Ton? Ich glaube schon. Wir werden es sehen. Ich höre nichts. Nee, hört man ich was? Auch nicht, nein. Oh, einmal mit Profis, Chris. So. Okay. Das war sie, was ich habe. Was denkt ihr? Was, warum? Die Musik ist halt schon Mitglied bei der Linken und dann kommt so ein leicht melancholischer Ton. So. Vielleicht ja, ist das schon und eines Tages auch schon die Antwort, was, warum. Die Zeiten, in denen sich junge, linke Menschen, so wie ich es auch bin, aus der Politik raushalten können, sind einfach vorbei. Die sind vorbei. Sie kann sich nicht aushalten. Es geht Chris nicht. Ist wieder da. Du hast es echt drauf, Chris. Die Zeiten sind sehr übel und sie sind sehr ernst. Und wenn nicht wir Politik machen, wer dann? Weil den Rechten und Konservativen dürfen wir das Feld auf gar keinen Fall überlassen. Angesichts des Rechtswuchs, den wir gerade erleben, in Deutschland, in Europa, auch auf die anderen Leute machen was. Das bedeutet, wir müssen was machen. Es ist in der ganzen 2016. Welt ist es halt unglaublich wichtig, sich zu organisieren. Und gerade als Menschen mit linker Haltung, mit linken Idealen, müssen wir uns ganz dringend organisieren. Und Parteien sind dafür einfach extrem hilfreich und effektiv. Und es ist eine gute Form. Parteien sind extrem hilfreich und effektiv, für Politik in eine Partei zu gehen. Das ist die erste Wahl, die du triffst. Weißt du, ich muss mich engagieren. Und Politik und Parteien, das habe ich so oft schon zusammen gehört in den Medien. Da dachte ich mir, da mache ich doch mal mit. Ja. Weißt du? Auf dem Niveau einer Drittklässlerin. Das ist wirklich erschreckend. Sowas will Politikerin werden? Gute Nacht? Ja. Also ich glaube, für einen Bolzplatz in Offenbach wird es reichen. Die Politik und die Parteien sind nur der Zug, auf den wir aufsteigen. Ne? Unsere Geldspeicher sind unsere Minarette. Ach du ja. Scheiße, echt. Praktisches Beispiel, wenn die AfD Parlamente einzieht, dann bekommt sie Geld, sie hat die Möglichkeit, Menschen Vollzeit Politik machen zu lassen. Und das ist auch eine Aufgabe, nämlich solchen Parteien die Ressourcen abschneiden, während wiederum linke Parteien und linke Strukturen möglichst viele Ressourcen bekommen sollen. Hat sie aus dem Grundgesetz der DDR vorgelesen gerade oder war das aus ihrem Kopf? Ich glaube, das war Turbokapitalismus. Wir müssen unsere Factory muss die einzige am Markt sein. Ich frage mich dann auch manchmal so, weißt du, du bist ja dann auch so No Borders und All Refugees Welcome und tralala. Und dann warst du am Samstag bei der CETA TTIP-Demo und dann bist du so: Jeder Mensch soll überall hin, wo er immer möchte, aber Waren und Dienstleistungen bitte nicht. Also, so ich weiß nicht, das ist irgendwo so logisch inkongruent. So, das ist ja, so. Wir werden auch gleich in dem anderen Video, was ich noch zeigen möchte, werden wir auch lernen, dass Gentrifizierung was ganz Böses ist. Also Quartiere sollten unbedingt so bleiben, wie sie jetzt sind. Sollte auf gar keinen Fall jemand zuziehen. In der Partei gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, sich in der Bewegung zu engagieren. Das habe ich auch selbst gemacht. Ich denke. Du hast die Partei zerfickt, ja. Mhm. Das hast du gut gemacht, Julia. Ist auch lustig, dass der Spiegel jetzt eine Interviewserie mit vielen Ex-Piraten laufen hat. Ja. Und es sind nur. Nee, das sagt man so nicht. Aber es sind echt nur Leute dabei, die die Partei platt gemacht haben. Wie zum Beispiel diese Schnalle hier. So ist es. Jetzt ist eine Zeit, dass sich das erst recht in den Parlamenten niederschlagen muss und jetzt erst recht parlamentarische Strukturen eigentlich gestärkt werden müssen und es geht eben nur über Parteien. Hohlsatz, Strukturen. Das ist gestärkt werden. Und die AfD stärkt keine parlamentarischen Strukturen. Echt, ich würde, wenn es nicht vom Urheberrecht geschützt wäre, würde ich jedes Mal so gerne hinterher den Loriot spielen nach den Dingern. Weißt du, diese Sache, wo er die Rede hält im Bundestag und einfach gar nichts sagt, außer Floskeln. Ja, das hätte sein müssen, konnte aber nicht, weil und überhaupt sowieso kein Inhalt. Genau wie das, was die Schramm gerade gesagt hat. Jetzt ist es Zeit, parlamentarische Kräfte zu stärken oder Strukturen. Was ist das für ein Grütz? Ja, es klingt nach Amadeo-Antonio-Stiftung 0815, Zivilgesellschaft stärken, demokratisch verbessern. Kampf gegen Recht. Aber die Zivilgesellschaft ist doch nicht in den Parlamenten. Also, ja, nee, das ist Amadeo-Antonio-Stiftung dann, aber halt eben so dieses Blabla, ne, was die da, als wir letzte Woche die ganzen Debatten angehört haben, da gab es ja auch viel so Worte, die immer wieder vorgekommen sind, ne. Grauenhaft. Das ist halt auch so ein Zeug. Demokratie, Zivilgesellschaft, bla bla. Das sind die Einzigen, die... Ich habe lange gedacht, das ist ein Update. Ja? Das sind die Einzigen, die sie noch nehmen. Warum die Linke? Die Demokratie reichen würde, um die Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, zu beheben. Und deswegen habe ich mich bei den Liberalen umgeguckt und bin irgendwann bei den Piraten gelandet. Je länger ich mich auch mit Politik beschäftigt habe, habe ich gemerkt, Demokratie geht nicht ohne Sozialismus. Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Aber Parlamente stärken. Ja, gestärkte Parlamente durch Sozialismus. Gestärkte sozialistische Parlamente. Ja, genau. Wir brauchen mehr Geld für Leute in der Politik, damit die höhere Diäten bekommen. Das gestärkt der Sozialismus. Oder als Sozialistin bleiben wir nur die Linke, denn ganz ehrlich, ist es die einzige Partei, die soziale Frage stellt und, was auch realpolitisch meiner Meinung nach extrem wichtig ist, die sich antifaschistisch, gerade im Osten, massiv engagiert. Ja, das ist eine richtig tragische Musik. Doch, ich werde im Internet sagen mir immer Leute, you suck and you're a liar. This is harassment. Es ist nicht immer einfach in der Partei. Es sind viele Menschen, es sind unterschiedliche Haltungen. Du bist da drin eventuell. Leute haben es nicht einfach mit dir, Julia. Es sind unterschiedliche Charaktere. Zu lernen, mit Widersprüchen umzugehen, ist meiner Meinung nach eine der größten Herausforderungen des modernen Menschen. Da ist ihr dann am Ende nichts mehr eingefallen und das siehst du an ihrem Grinsen. Und das hat sie einfach so rausgewürgt. Das ist echt. Vor allen Dingen, die können doch mit überhaupt nichts umgehen, was nicht ihrem Kram da irgendwie entspricht. Das ist vielleicht höchstens so die Antwort, zu lernen, mit Widersprüchen umgehen, die wir dann vielleicht kriegen hier zu unserem, zum Anfang vom heutigen Stream mit dieser Kollegah-Geschichte. Sagt immer, ja, so Widersprüche, lernt damit zu leben. Wir können sagen, was wir wollen. Es ist vollkommen egal, wenn das zwei Dinge sind, die sich gegenseitig ausschließen. Also, dass die Julia gerne mal viel redet und es da wenig dahinter ist, das wissen wir ja auch. Aber dass die Linke diesen Spot geschnitten, nochmal geguckt und dann den Leuten gezeigt, die es entscheiden, und die haben alle abgenickt. Bei so einem inhaltsleeren Kackdreck. Sorry, aber diese. Ja, die Widersprüche könnten auch sein, ihre super teure Tasche da, ne? Das war ja auch so ein Ding, was da mal rausgekommen ist. Sie bei irgendeinem Vortrag, den sie da gehalten hat, so eine Tasche daneben hatte und dann haben die Leute das mal gegoogelt und es war irgendwie so eine 500-Euro-Tasche oder so. Ja. Eine Sozialistin. Das Ding ist halt, irgendjemand muss ja die Linke zu Grabe tragen und da ist dann die Totengräberin Julia mit ihrer Clique auf jeden Fall richtige Ansprechpartnerin. Ja, sie könnte danach zu den Grünen durchgereicht werden. Ja, also. Aber ist das nicht super anstrengend? Ja, das kann auf die Dauer super anstrengend werden, vor allem wenn die Leute schon sich rumdrehen und weggehen, wenn dein Name nur fällt. Also wir begegnen uns überall. Es gibt überall Widersprüche, es gibt immer Momente, wo wir unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Ansichten und wo wir uns auch... Und das kriegen wir schon hin. Da kümmern wir uns schon. Es gibt immer Momente, wo wir unterschiedliche Ansichten haben. Ja, das ist die einzige sozialistische Partei, die muss ich natürlich eintreten. Aber es gibt immer, ja, die anderen sind böse, böse, böse, aber es gibt immer Momente, wo wir unterschiedliche Ansichten haben. Oh, ich glaube, das ist übrigens das Standbild des Abends für mich. Ist das Pepe der Frosch oder ist es Julia Schramm? Ist das nicht super anstrengend? Das Bild ist schon gut. Das ist eigentlich cool, weil man muss gar nichts mehr machen. Das ist schon ein Meme. Das sind ihre Amphetaminleuchten. Weißt du, das ist dann... Jetzt bin ich... Scheiße, ich kann das hier gerade nicht. Muss jemand anders einen Snapshot machen? Chris am besten. Ja, mache ich direkt hier aus meinem Programm raus. Eben. Ist das nicht super anstrengend? Das könnte man ab und zu einblenden in zukünftigen Streams. So. Einfach, ist das nicht super anstrengend? Gibt es auch mit was, wieso? Und dann dem entsprechenden Gesichtsausdruck das Video, da werden wir noch sehr viel Spaß haben. Man kann das da oben auch durch eine grüne Fläche ersetzen, wo jeder irgendwas hinschreiben kann. Aber Spaß, ist das nicht super anstrengend? Ich schreibe es die Beste, ich hab's so lieb. Weißt du? Das ist so. Das ist Realsatire, das schreibt. Ich verstehe auch nicht, dass Kollega da nicht mal eine Ausnahme macht und mit ihr was trinken geht. Ja, ja. Ja, das Kollege, jetzt raff dich mal auf. Das ist eine tolle junge Frau und wenn tolle du mit Frau, der irgendwie jetzt weiter. Ja, Kollege, geh mit der alten feiern, dann ist sie von der politischen Tanzfläche runter. Kämpfen, weil wir diese unterschiedlichen Haltungen haben. Aber im Kern müssen wir lernen, zu kooperieren. Müssen. Müssen wir lernen zu kooperieren im Kern. Komm, wir haben, Mami, wir haben heute in der Klasse Politiker gespielt und ich war die Beste. So ungefähr kommt mir das vor. Im Kern gezogen und hab's direkt richtig hingekriegt. Lernen diese Widersprüche auszuhalten, weil wenn wir uns nicht zusammentun, organisieren und kooperieren, dann verlieren wir den Kampf gegen den Rechtsruck. Ich denke, dass eine kooperierende... Wir haben unterschiedliche Meinungen, aber wenn wir uns nicht alle zusammentun, dann verlieren wir den Kampf gegen den Rechtsruck. Auf jeden Fall. Widersprüche aushalten, weißt du, es ist dann so, wir tun die USA wegen ihrer Außenpolitik kritisieren, und profitieren aber von der Sicherheit, die uns ihr Militärapparat in der internationalen Ordnung bringt. Das sind dann so die Widersprüche, die man dann aushalten lernt. Das ist eine schöne Handtasche. Weißt du? Ja, aber ich glaube, die Linke ist auch immer noch für die Abschaffung der NATO. Also da ist sie ja auch gut aufgehoben. Ja, das stimmt. Mit Bomber Harris. Ja, auf jeden Fall. Julius. Kommt da noch was von Julia? Oder? Ja. Der Linke durchaus auch sehr viel verändern kann und die Welt ein bisschen besser machen kann. Die Welt ein bisschen besser machen. Da bin ich mal gespannt, wie lange sie bei der Linken ist oder wie lange die Linke sich nicht auflöst. In Salzsäure. Ja. Man ist nicht mal mehr bös gemeint oder so, weißt du? Es ist einfach nur wie wenn ein Choleriker, keine Ahnung, seine Wege geht oder so. Genauso ist das bei Schramm und der Clique, die sich hinterherzieht. Also. Und jetzt willst du uns den Rest geben? Ja. Boah, das war schon echt wieder fies. Ich krieg da mal so ein Kribbeln. Läuft es mit kalten Rücken runter. Uah. Jetzt ist es wieder besser. Junge, sympathische Menschen. Sexy. Ja, das ist diese Gruppe hier, irgendwas mit Islam, und die haben ja diverse Kandidaten zur Abgeordnetenhauswahl befragt. Und das ist jetzt das Video mit dem SPD-Kandidaten. Wir haben ja eine kleine Buchdruckerei. Mein Vater und ich haben die 15 Jahre auch zusammen gemacht. Er hat sie dann auch alleine weitergeführt. Wahrscheinlich würde ich dann noch in der Druckerei arbeiten. Batman. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich besitze aber nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich besitze auch keine weitere europäische Staatsbürgerschaft. Meine Frage wäre, wie stehen Sie zum Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger? Was meint ihr? Wie steht der Herr von der SPD zum Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger? Ist er voll dafür. Ja, das, der braucht ja den Migranten. Ist ja politisch korrekt. Ja, und ganz ehrlich, jede Person, die das vorschlägt, ist realitätsfremd und soll das Maul halten. Ohne Spaß. Meine Frau hat auch keinen EU-Pass und sie meint, das ist doch die dümmste Idee, mit der man ankommen kann. Was soll der Dreck? Was soll das? Warum soll ich hier wählen, wenn ich keinen deutschen Pass habe? Entweder ich entscheide mich für das Land und habe den Pass, dann kann ich wählen oder nicht. Ein Mensch, eine Stimme. Ja, also es ist einfach nur nein. Einfach nur nein. Da brauchst du auch keine Debatte, warum man das machen sollte. Da ist einfach nur nein. Das ist einfach nur eine dumme Idee. Keine Ahnung. Ja, dann hören wir mal rein. Ich kann mir auch vorstellen, dass im Rahmen der nächsten Jahre sich das auch weiterentwickeln wird, dass man zum Beispiel sagt, ab einer gewissen Dauer von Zusammenleben in einem Land soll man auch weitergehende Rechte haben, jenseits der Staatsbürgerschaft, dass man dann eben auch zumindest auf der kommunalen Ebene das Wahlrecht bekommt. Ich würde gerne wissen, wie wollen Sie dazu beitragen, die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt zu entschärfen? Ja, schauen wir mal. Zum einen sind wir ja gerade daran, speziell für Studierende 5000 Wohnungen zu bauen. Es gibt eine landeseigene Baugesellschaft, die das auch schon macht, die auch schon baut. Und natürlich wollen wir vor allen Dingen auch eine Entlastung dadurch schaffen, dass unsere städtischen Wohnungsbaugesellschaften überhaupt mehr Wohnungen bauen. Nicht nur für Studierende, für die gibt es sogar das Sonderprogramm. Aber insgesamt setzen wir sehr darauf, dass städtische Gesellschaften bezahlbare Mietwohnungen bauen. Das ist es, was wir dringend brauchen, nicht teure Eigentumswohnungen. Ich würde gerne wissen, wie Sie sich für eine bessere soziale Durchmischung in den Berliner Bezirken einsetzen wollen. Naja, wir merken ja alle, wie die Veränderungsprozesse in unserer Stadt sind, auch weil so viele kommen. 40.000 Menschen pro Jahr kommen ja dazu. Und deswegen ist für eine gute Mischung in der Stadt, für ein gutes Zusammenleben eben auch besonders wichtig, die Mischung des Wohnraums. Und auch in den Bezirken am Stadtrand brauchen wir entsprechende Entlastung. Und dann muss auch das Ganze begleitet werden durch soziale Maßnahmen, durch Bildungseinrichtungen, durch Bibliotheken, Quartiersmanagement, Stadtteilmütter. Das sind alles begleitende Maßnahmen, die uns ein gutes Zusammenleben, ein Zusammentreffen der Bürgerinnen und Bürger auch ermöglichen. Ich möchte gerne als Deutschlehrerin arbeiten, aber mit dem Kopftuch ist es schwer, einen Job zu finden. Wie sehen Sie denn eine Überarbeitung des Berliner Neutralitätsgesetzes? So, jetzt kommt die Frage, wie sieht der Herr eine Überarbeitung des Berliner Neutralitätsgesetzes? Also da geht es ja darum, Übles. Darüber geht es ja darum, dass der Staat, also dass halt eben mit dem Kopftuch nicht in die Schule oder in die Verwaltung oder so man da mitarbeiten kann. Das ist für mich im Moment gar keine Diskussion, weil wir haben darum gekämpft, dieses Neutralitätsgesetz zu bekommen. Und es macht deutlich, dass der Staat in bestimmten Situationen seinen Bürgern gegenüber eben religionsneutral auftritt. Wir müssen. Tada! Hätte ich auch nicht erwartet, aber scheinbar das hat mich gefreut. Funkenrestverstand vorhanden. Ja, also. Jo. Muslime sehen uns als Teil der deutschen Gesellschaft. Jedoch denken viele, dass man nicht gleichzeitig deutsch und muslimisch sein kann. Was sagen Sie dazu? Was sagt er dazu? Wer denkt denn das? Jemand eine Idee? Er sagt, der Islam gehört zu Deutschland. Ja, so war es wahrscheinlich. Ja. Wir sehen, dass es in unserer Stadt gut zu vereinen ist, dass wir gut zusammenleben seit Generationen. Unterschiedliche Kulturen und Religionen begegnen sich hier, sind Nachbarn, sind Freunde. Wir leben zusammen. Das ist gelebtes Leben in unserer Stadt. Und das ist mir auch wichtig, das zu erhalten. Und klar ist auch, es gibt für unser Zusammenleben Regeln auch. Das sind für mich immer die Werte unseres Grundgesetzes. Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung, Gewaltfreiheit, Pressefreiheit. Das sind alles Dinge, die die Grundlage unseres Zusammenlebens bilden. Und auf dieser Grundlage können alle Kulturen und Religionen, wie ich finde, gerade Berlin macht das vor, sehr gut sich begegnen und Nachbarn und Freunde sein. Die AfD steht nicht gerade für Vielfalt und Verständigung in der Gesellschaft. Wie wollen Sie sich dafür einsetzen und vor allen Dingen, wie möchten Sie politisch mit der AfD umgehen? Das ist doch mal eine Frage, oder? Es gibt da eine Partei, die mögen wir nicht. Sagen Sie uns mal, ob Sie die auch nicht mögen. Dann können Sie die verbieten. Okay. Ich meine, das ist doch so ein bisschen, als würde ich in die Türkei fahren und da sagen, die AKP gefällt mir nicht. Warum tut ihr denn nichts dagegen im Fernsehen? Genau. So. Ja, oder gehen wir mal zu dem und sagen so, ja, die AKP, die ist nicht schlecht. So. Ihr habt doch die Staatsbürgerschaft da. Was wollt ihr dagegen tun? Nee, stimmt, es ist wirklich so, als würden wir in die Türkei gehen. Gerade jetzt einfach so. Und dann nach einem Monat so, hey, diese eine Partei gefällt uns nicht so richtig. Könnt ihr die mal verbieten? Und die würden auch gerne mitwählen. Genau. Und gib mir bitte Ausländerwahlrecht, damit ich hier mal wählen kann, ohne hier zu sein. Und Geld, damit ich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Also ich bin in meinem Interesse hier, ändert das mal. Ich bin generell dafür, dass wir jedem Bürger des Staates Indien Wahlrecht für die deutschen Wahlen geben. Ja, ich auch. Das ist die beste Idee. Indien also, und China, glaube ich. Ja, Indien und China. Ja. Ich gründe sofort die hinduistische Partei, warte. HPD. Oh ja. Hallo. Ja, bei der AfD ist es wichtig, erstmal gegenzuhalten. Das ist wichtig, erstmal gegenzuhalten. Ja, als SPDler weiß man eher, wie man hinhält. Weißt du? Weißt du, warum will dieser Mann gegen die HPD gegenhalten? Die HPD ist eine demokratische Partei. Vishnu kann es bezeugen. Grußteilig. Was macht ihr da? Ja, aber das weg vom Rind. Erstmal gegenhalten. Ne? Es geht niemand darauf ein, was die genau planen oder so, sondern, oh, niemand mag die, also muss man erstmal gegenhalten. Genau, das Wichtige ist dagegenhalten. Ja, sobald die AfD tatsächlich sich als Volkspartei etablieren würde, würde die SPD halt sofort hinhalten und sagen, mach halt auch ohne Vaseline. Weißt du, keine Ahnung. Das ist halt SPD. Was weiß ich, Mann. Ja, die Gröke. Ja. Und zwar, dass alle sich engagieren, nicht nur die Politik, sondern andere auch in der Gesellschaft aufstehen und sagen: Alle müssen sich engagieren gegen die AfD. Steht auf, wenn ihr Deutsche seid. Deutsche, wehrt euch gegen die AfD. Oh Mann, ey. Privates Engagement ist gefragt. Genau, Antifaschismus jetzt. Genau. Also es ist nicht wichtig, dass die, es ist nicht nur wichtig, dass die politisch verboten werden, sondern man braucht auch die Antifa, die auf persönlicher Ebene einschüchtert. Es kommt mir langsam so ein bisschen so vor wie in dem einen Planet der Affenteil, nur dass wir keine Bombe haben, um die alle rumspringen, sondern so ein Antifa-Symbol. Und wir haben die letzten 50 Jahre einfach mal vergessen dazwischen irgendwie. Da gab es halt diesen schrecklichen Zwischenfall. Und dann war irgendwie Tumult und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo das fast wieder passiert und wir müssen irgendwie mit Hilfe dieses komischen Götzenbilds irgendwie das wir ignorieren einfach jede Diskussion mit gewissen Menschen, weil uns deren Ansichten nicht gefallen. Ob wir die auf Twitter blocken oder in unseren Parlamenten, ist ja völlig egal. Das ist ja Gesellschaft. Außerdem finde ich auch geil, ne? Wie wäre das, wenn wir jetzt so über diese Jugendgruppe da reden? So? Gegen die muss man was machen, da muss die ganze Gesellschaft irgendwie hier, die muss den Muslimen mal das Kopftuch abnehmen und so. Ja, wie würde sich das anhören? Wäre das dann immer noch in Ordnung, wenn man das so erzählt? Das ist halt das Ding, was ich auch früher im Stream meinte. Einfach mal so, dass die Logik umkehren, das auf die Nazizeit anwenden. Und dann sehen, ob sich so Sprüche immer noch in Ordnung sind. Und tu mal AfD mit der Jude ersetzen. Und guck dir die Medienlandschaft an. Ach komm, so, als ich das gemacht habe, da wart ihr aber plötzlich alle ganz peinlich berührt. Ja, das stimmt. Weil wir Deutsche sind, das ist in uns drin. Also in mir zumindest. Also da habe ich immer bei diesem, wenn man Vergleiche zieht, kriege ich immer so ein Kribbeln, aber das ist uns einfach eingebläut worden. Ich finde das eigentlich echt schade, weil das ist eigentlich eine Sache, wo man als Deutscher stolz drauf sein kann, nämlich dass es eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit gab. Ja, aber war die wirklich differenziert? Weil das Lustige ist, wir haben zwar über Hitler und Göring und so gelernt, aber wir haben nichts über Filbinger gelernt oder Leute, die halt oder die SS-Mitgliedschaft von Leuten wie Schleyer oder so, das ist nicht thematisiert worden. Ja? Also, dass diese Leute noch unter uns waren und teilweise auch hohe Posten bekleidet haben. Ich meine, die haben damals noch versucht, den Waldheim zum Präsidenten von Österreich zu wählen, obwohl allen klar war, dass der Mann bei der SS war. Ja, oder sein Pferd. Not all SS. Ja, na gut, da war aber auch in der RAF-Zeit ja viel drüber. Jein. Ja, also da ging es dann auch eher um die Täter und nicht um die Opfer. Und die Opfer waren ja, die RAF hat die ja schon auch ausgesucht, teilweise nach dem Gesichtspunkt. Ja, nee, aber das meine ich ja. Also das war jetzt keine geheime Sache im Prinzip. Nee, ja, aber was ich halt meine, ist nicht wie die Amerikaner mit den Paperclip. Mit den Indianern. Hm. Zum Beispiel, weil das ist ein, keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass das auf dem gleichen Niveau aufgearbeitet wird. Oder die Norweger mit den Samen. Oder was gibt es in Kanadien? Die haben doch auch bestimmt irgendwelche Völker gemordet. Jeder hat irgendwo Völker gemordet. Ja. Wir brauchen eine queere Geschichte des Völkermords. Völkermord ist das Fundament der Demokratie. Ja, oder was auch häufig fehlt, sind diese Sachen, einfach mal gucken, auch was in Asien auch alles gelaufen ist und so. Ne? Ja, Indochina ja. Und so. Hatte ich jetzt letztens mal wieder so eine Dokumentation gesehen über diesen Typen da, der auch zum Premierminister aufgestiegen ist, der da in China da gewütet hat. Schon vergessen, wie der hieß, der General auf jeden Fall. Also was die Japaner in China abgezogen haben. Ja, aber das ist ja alles egal. Wir machen halt irgendwie kein Land macht so einen Kult daraus, vor allem wie wir. Ja? Also bei uns ist das ja inzwischen so ein, ja, die versuchen es ja gerade so zu stilisieren, dass egal, wie weit du rechts von einem gewissen Punkt stehst, du immer Nazi bist und immer dieses Ding weitertragen musst. Ja? Während sich die anderen da im Endeffekt da gerade von absolutieren wollen mit dem Flüchtlingsscheiß. Ich meine, wie soll ich sagen, in Deutschland gibt es halt auch so Sachen, wo du dann Golfen gegen rechts hast und ich mir denke, Ja, Golfen gegen rechts. Deutschland, heute. Also du kriegst 100 Millionen Euro vom deutschen Staat für den Kampf gegen rechts. Stellen sich Leute hin und sagen, wir machen jetzt ein Golfturnier gegen rechts. Und denke ich mir so, ja, es tut mir leid, aber es ist halt, was hättet ihr denn damals gemacht, liebe Golfer? Ihr werdet nach Norwegen abgehauen, weil euch das hier zu blöd geworden ist. So irgendwie so, es ist dieses Virtue Signaling, zu sagen, ja, die Nazis, die waren böse. Ja, klar, auf jeden Fall. Dann guck bitte um dich herum in die politische Landschaft und guck, wo Nazi-Methoden heute, in hier und jetzt angewendet werden. Und kümmere dich darum, wenn du die doof fandest. Wenn du das nicht machst, dann keine Ahnung. Dann brauchst du dich auch nicht doof hin, ganz ehrlich. Weißt du, das ist furchtbar, Mann. Ohne Spaß. Das Bild, was die AfD vertritt, eben nicht mitträgt, sondern wir wollen offen, frei, tolerant, eben nicht diskriminierend in unserer Stadt zusammenleben. Dagegen kann man etwas tun, jeden Tag, im Alltag, Familie. Dagegen kann man etwas tun. Man kann diskriminieren. Haben die doch getan. Am Cottbusser Tor ist doch gerade jetzt erst jemand erschossen worden. Die tun doch was dagegen. Tolles Zusammenleben da. Ich bin früher da gerne Döner essen gegangen, wenn ich in Berlin war. Heute würde ich die Gegend nicht mehr betreten wollen, nach dem, was ich in den letzten Wochen darüber gelesen und gehört habe. Ja, Arbeitsplatz, Freundeskreis, überall, wo man diese Parolen der AfD hört, kann man sich dagegen engagieren und vor allen Dingen am 18. September. Vor allem, welche Parolen denn überhaupt? Nenn mir mal eine Parole der AfD. Ja, schwierig, ne? Volk ohne Raum? Nee, das sind die Flüchtlingsfreunde, die das schreiben. Kinder statt Inder? Nee, das war CDU. Oh, was anderes. Ja, aber das war doch CDU, oder? Nö, weiß ich nicht, war es nicht CDU? Ich dachte, das wäre der Rüttgers gewesen. Keine Ahnung, ist zu lange her. Ja, aber auf jeden Fall, welche Parolen? Also, naja, du weißt doch, was er meint. Er meint, die Flüchtlinge schaden unserer Wirtschaft zum Beispiel. Oder ja, es gibt Wirtschaftsflüchtlinge oder die da oben sagen uns nicht die ganze Wahrheit. Lies es doch einfach bei der Amadeo-Antonio-Stiftung an. Da oben, ja. Ja, wahrscheinlich. Das meint er wahrscheinlich damit. Die geführte Parole. Hate Speech. Wählen gehen. Am 19. September zu meckern ist zu spät. Am 18. September wählen gehen und eine demokratische Partei zu wählen, das ist das wichtigste Mittel. Am 19. September nach Mekka beten. Genau. Ja. Immer noch Batman. Das macht. Muslimisch aktiv. Oh. Und das wird ja auch gesponsert von allen möglichen Leuten. Change.org. Deutsch Plus. Immer dieses Plus. Oh mein Gott, jemand hat Deutsch Plus gemacht, so wie Atheism Plus. Ja, aber immer dieses Plus. Die haben es irgendwie mit dem Plus. Das ist ganz komisch. Ich google das mal kurz. Ja, genau, mach mal ein Live-Googling. Das ist jetzt noch oben drauf. Wollen wir die, ich bin dafür, dass wir die gemeinnützige Organisation Hate Speech Plus gründen. Ja, für inkludierte Hate Speech. Intersektionell. Intersektionelle Hate Speech. Dann legen wir so Listen an, wer was zu wem sagen darf. Ja, jede Minderheit hat ein Recht darauf, beleidigt zu werden. Nee, die Sache ist, wir führen dann Audits durch bei Gesellschaften und so, ob die sich daran halten. Geld. Es gibt halt Überschneidungen bei der Blödheit in der Welt und da müssen die Shitposter einfach zusammenarbeiten und sich gegenseitig pushen, wie das ja auch die intersektionellen Feministinnen machen. Da könnten sich doch dann auch Neonazis... Aber das ist ja krass. Was seht ihr das, was sie da oben in dem Header-Image gleich gemacht haben? Sie haben die Reichstagsinschrift umfunktioniert. Finde ich gut. Inwiefern? Da steht dem deutschen Volk. Ja, das ist innen drin. Da im Reichstag steht der Bevölkerung. Echt? Okay. Ja. Ah, okay, deswegen haben die das so. Aber das ist auch schon so, was soll das gleich? Was müssen wir? Vielfalt als Staatsziel. Vielfalt als Staatsziel? Ja. Völkische AfD, wo bleibt der Aufschrei? Ihr wisst doch, der Report von der Angela Merkel, den sie da mit vorgestellt hat. Live-Denken. Das Deutschland 2050. Da ist Sacha Baron Cohen. Ja, aber der Deutschland-Report, wo die Merkel meinte, dass ja mit dem Verbatorium, dass bis 2050 in Deutschland, dass man nicht mehr Migrant sagen wird, weil wir so divers sind, dass jeder einen... Migrationshintergrund hat, ist das doch, weißt du, für Diversität und Rückhaltigkeit. Hey, Newsflash, es gibt Amerika und da gibt es auch Migranten. Ja. Und da gibt es auch Probleme mit verschiedenen Migrantengruppen. Ganz was Neues. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt die Deutsch Plus Organisation habe, kann ich mich dann wunderbar fühlen, dass mein Mischlingskind inkludiert ist oder was. Wie ist denn eigentlich in Amerika das dazu gekommen, dass das Little Italy und Chinatown und waren das das Patriarchat, das die Leute da eingewiesen hat, diese ethnischen Räume zu bilden? Oder ist das irgendwie, nee, das ist sicher nicht einfach passiert, das hat die Gesellschaft sozial konstruiert, indem das Patriarchat die Hauspreise so beeinflusst hat, dass sich da immer nur die Leute dann niedergelassen haben, die sie da haben wollen. Zack, hatten sie ihre Ghettos. Perfide. Ich weiß nicht, dieses Deutsch Plus, das ist, ich fühle mich, um ehrlich zu sein, davon getriggert. Ich mich auch. Jetzt, ich darüber lese, hier Kinder, Schülerinnen und Schüler, Aktivisten, Verfassungsexperten und KünstlerInnen sind alle gekommen, um in der neu gegründeten Deutsch Plus House of Rights Academy, kurz zu RAY, das Programm des Day of Rights zu gestalten. Warum ist dieses Modellprojekt für uns richtig? Ich weiß nicht, das fetischiert, es macht einen Fetisch daraus, keine Ahnung, ich finde es ekelhaft. Natürlich ist hier wieder das wunderbare Bundesprogramm Demokratie leben mit dabei. Ja. Das ist für die Zivilgesellschaft sehr gut, habe ich mir sagen lassen. Ja, ganz besonders. Hey, übrigens, ich habe noch eins, also Deutsch Plus, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht gerade, das klingt für mich irgendwie nach der Meisterrasse. Dem Übermensch. Der Übermensch, ne? Also wie wär's denn mit Aria Plus? Mhm. Nee, aber weißt du, keine Ahnung, meine Frau kommt aus China. Ich habe sie nicht deswegen geheiratet, weil sie Chinesin ist. Und mir kommt Deutsch Plus, kommt mir so vor, so, jetzt mach mal hier, keine Ahnung, Mischlingskinder und so. Also ich fühle mich davon getriggert, Alter. Ich finde es ekelhaft. Das ist so eine Zelebration, so, Alter. Sind jetzt dann die Migranten super toll, weil die scheiß Mischlingsgene haben oder keine Ahnung. Ich schicke dir mal von unserer neuen Organisation Lübensbühren, schicke ich dir mal die Unterlagen. Ja. Wir oder die anderen. Wie viel Einheit steckt in der neuen Vielfalt? Vier fahren nach Lodge. Opfer, ja. Da ist schon wieder Sacha Baron Cohen. Oh, ja. Oh, Mann. Ja, für die Leute, die nicht unsere Streams regelmäßig sehen, das ist nicht Sacha Baron Cohen, sondern eine Berliner CDU-Lokalpolitikerin. Würde man nicht denken, ist aber so. Ja, und die Junge Union hat versucht, sie auszuschließen. Nach Äußerungen zu den Putsch in der Türkei. Ja, weil sie ein Pogrom an den... Weil sie eine Frau ist. Weil sie eine Frau ist. Deutsch, hör doch mal auf, abzulenken. Lass das Pack bezahlen oder sowas. Ich weiß nicht, muss man genau selber nachgucken. Vielleicht misszitiere ich die gute Frau da auch. Aber ja, da waren so viele geschmacklose Äußerungen um den Putsch rum, dass ich gar nicht mehr weiß, wer was. Diese Pluralisten hier gegen die neue Rechte. Sollen wir eigentlich noch eine sexistische Werbung gucken, bevor wir Schluss machen? Ich poste es mal in die geheime Kabal. Das ist richtig gute Werbung. Damit wir auch wissen, was Sexismus ist. Die progressive pluralistische Partei. PPP. Pleiten, Pech und Pannen fällt mir dazu ein. Tote Luft. Das alle warten jetzt gespannt auf deinen Werbespot. Währenddessen läuft die Pausenmusik. Pepe Plus. Wir brauchen Pepe Plus. Wir müssen die Memes zurückholen. Also ja. Im Internet. Jetzt auf der Trolljob, das war die schönste Sache aller Zeiten. Jetzt, wo die real sind, muss man die ja zurückerobern. Ja. We will make it toxic if we have to. Oder problematic wird vielleicht auch reichen. Day, day, day. Was eine Woche wieder. Und in Berlin sieht es nach Rot-Rot-Grün aus. Was hatte die AfD gekriegt? 12? Was hat die nach den letzten Prognosen gesehen? Moment mal. Ach, hier habe ich die Stimmen, will ich doch haben. Die Stimmen. Hochrechnung von 20.49 Uhr sagt SPD 21,9, CDU 7,9, Grüne 15,4, Linke 15,6, Piraten 1,7, FDP 6,5, AfD 13,8, andere 7,2. Also prozentual gesehen ist die AfD die einzige gewesen, die seit der ersten Hochrechnung so richtig zugelegt hat. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es in Berlin auch so geht. Na gut, sind wenigstens. In Berlin gibt es mehr Sozialhilfeempfänger im Schnitt als in allen anderen Bundesländern. Und du musst halt schon sehen, dass das wirtschaftliches Abgehängtwerden ist, glaube ich, der größte Motor bei den AfD-Wählern, obwohl das pervers ist, weil dann sollte man die eigentlich nicht wählen, aber trotzdem ist es halt so. Ja, und sie inszenieren sich halt als Arbeiterpartei und niemand widerspricht ihnen, weil sie alle sagen, nein, das sind Nazis. Ja, das ist halt das Problem. Man könnte ihnen mit der Wirtschaftsgeschichte viel mehr schaden, wenn man das richtig ausschlachten würde. Aber stattdessen versteift man sich drauf, sie mit Schimpfworten zu belegen. Kater, bitte. Ich sterbe. Ja, ohne Leckerli sterbe ich. Ich fütter den jetzt mal, während ihr noch die Zeit zum Werbespot überbrückt. Ich glaube, der Caps Lock ist eingeschlafen. Herzinfarkt. Wir brauchen einen Host. Ja, Pepe Plus. Das brauchen wir. Ach ja, ich hatte gesehen, ihr hattet schon über diese komische Sache, wo ein Krankenwagen überfallen wurde, geredet. Ist da irgendwas klar geworden, wer das war? Ich habe mir sagen lassen, dass es in einem Stadtviertel ist, wo es sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Und dass das wahrscheinlich was mit einer abrahamitischen Religion zu tun hat. Ah ja, okay. Aber ich bin mir der Sache nicht ganz sicher. Und ich will jetzt hier keine falschen Sachen in die Welt setzen. Das ist halt die Scheiße, wenn man die ganzen Griechen hier hereinlässt, ne? Ja. Riechen? Riechen. Die Griechen, die riechen. Ich meine, das mit dem Krankenwagen, das kann ja auch einfach nur ein Messopfer sein, was dann da die angreift, weißt du? Aber sieht halt nicht danach aus. Also ich kenne es halt nur von irgendwie, wenn du halt Geschlechtersegregation hast oder wenn du Amphetaminprobleme hast oder Kokainprobleme. Das sind so Gründe, warum man Leute von einem Krankenwagen angreift. Allgemein Krankenpflege. Also. Oder vielleicht so irgendwie psychotisch oder sowas. Aber das wär's dann auch schon. Nö, vorhin habe ich auch noch vom Guardian eine Überschrift gelesen, wo sie meinten, dass Indien Pakistan vorwirft, accused of, dass sie Terrorismus unterstützt, nachdem 17 Leute in einem Blutbad gestorben sind. Dann dachte ich mir, naja, die tun halt seit Mitte der 70er Jahre die Taliban in Afghanistan unterstützen. Das weiß man auch. Die News ist nicht unbedingt neu. Aber wenn man dann jetzt schreibt, accused of, ist das halt irgendwie so, ich weiß nicht, das ist wie wenn Russland sagt, die Deutschen, die bauen ziemlich oft Autos und dann eine Zeitung schreiben, ja, Russland accused the Germany of having a mobile industry. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ja, jetzt haben wir aber schon deutliche Längen hier drin. Schauen wir noch ein Video oder do we call it a day? Ja, call it a day. Ich weiß nicht, Caps Lock? Ja, hast du wieder da jetzt gerade. Ah, okay. Diese Sachen hier kann man sich vorher auch noch irgendwie angucken. Sollten wir vielleicht die Woche über mal tun. Aber Bundeszentrale für politische Bildung. Ja. Da kann ich den Leuten auch nochmal unseren Stream von letzter Woche empfehlen. Aber langsam sagen, müsste man da wirklich mal nachfragen, ob die überhaupt auch konservative Sachen fördern. Oder ob das ein komplett ideologisch basierter Verein ist. Wahrscheinlich. Ja, aber das kann ja nicht sein. Dann kann es. Ein ressourcenbasiertes Netzwerk. Das ist Zivilgesellschaft. Steht da auch wieder. Oh Mann. Ressourcenbasiertes Netzwerk. Ach Gott. Wir haben ein kleiner Netzwerk. Heißt das, wir sammeln Geld oder was heißt das? Dieses Netzwerk hat keine Ressourcen. Wir bekommen, also sind wir. Ja. Das heißt eigentlich nur, wir haben eine Clique, die wir gerne gefördert hätten. Ihr könnt uns einfach so Geld geben oder ihr bringt uns irgendwo rein, wo wir Jobs machen, wo man keine echte Arbeit nachgeht, aber ich hätte gerne das Geld. Das vielfältige Deutschland mitgestalten, jawohl. Ja, diese Leute sollte man vielleicht auch nochmal googeln. Sollte mich auch nicht wundern, wenn da ein paar Sachen noch irgendwie warum kommen. Auswärtiges Amt. Mit dem Auswärtigen Amt arbeiten wir daran, die Vielfalt im Inneren Deutschlands nach außen darzustellen. Weil wir ja keine anderen Probleme haben. Finde ich gut. Vielfalt ist Stärke. Deutschland ist bunt. Die bunte Pflicht ruft. Bunte Einheit. Ja. Ja, Kinders. Das war's dann für diese Woche. Wir haben euch alle lieb da draußen. Lasst euch nicht gendern. Das endet ja jetzt auf einer fast schon traurigen Note. Das ist ja grauenhaft. Ja, wie die deutsche Öffentlichkeit. Genauso deprimiert. Ja. Dann lasst euch mal von der Realität nicht so beuteln da draußen und spätestens Sonntag treffen wir uns wieder. 18 Uhr. YouTube. Ciao. Der Bevölkerung. Der Bevölkerung.